Ich bin der Reinhard Hirtler, wie ihr schon gehört habt. Ich nehme an, dass wahrscheinlich einige von euch, viele von euch mich kennen, vielleicht auch nicht persönlich. Einige von euch haben mir schon gesagt, ich habe deine Predigt nicht mehr angehört, jetzt habe ich dich endlich persönlich kennengelernt. Freut mich sehr, dass ihr hier gekommen seid zu diesem Seminar. Ich werde mich bemühen, ich werde wirklich mein Bestes geben, schön Deutsch zu sprechen. Weil es sieht aus, etwa 30 Leute von Deutschland und der Schweiz auch hier. Also werde ich mein Bestes geben, um wirklich Deutsch zu sprechen, weil sonst ist mir schon klar, wenn wir Österreichisch reden, dann verpasst ihr sehr viel. Und da werde ich mich wirklich sehr bemühen. Ich bin unwahrscheinlich froh über diese nächsten 3 Tage. Ich möchte euch gleich von Haus aus sagen, es ist nicht ganz voll, aber fast voll. Aber einige Leute haben mich persönlich angesprochen. Wir haben 4 Tage hier Evangelisation gemacht mit meinem lieben Freund Franz. Und war sehr schön zu sehen, wie der Herr Menschen errettet hat hier in Österreich. Und es haben einige Leute zu mir gesagt, ich kann am Freitag noch nicht kommen, aber am Samstag bin ich dabei. Also morgen, denke ich, wird es sicher ganz voll sein. Und damit ihr dann nicht zu spät kommt und dann irgendwo einen Platz nicht bekommt, wo ihr ihn gerne haben wollt. Wir haben bewusst und sehr gezielt sehr lange Session gemacht. Ihr seid ja alles erwachsene Leute, fast alles erwachsene Leute. Und wir werden mit Kindern Geduld haben, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben bewusst lange Session gemacht. Warum? Denn wir haben keine Konferenz hier organisiert. Es ist keine Konferenz, es ist ein Seminar, wie wir es auch angekündigt haben. Ein Seminar, wo ich wirklich lehren werde. Wir werden am Abend Zeit haben, prophetisch zu dienen, für euch zu beten. Wir haben ein ganzes Team von wunderbaren Leuten, die auch im Prophetischen fließen. Die werden dann hier aktiv zu sein. Rudi, wenn ich so sagen darf, ist einer meiner Söhne, die der Herr mir vor vielen Jahren geschenkt hat. Und ein Mann, der auch sehr im Prophetischen verwendet wird. Ich bin so froh, ihn hier zu sehen. Reini, mein Lieblingssohn im Herrn. Darüber streiten sich meine brasilianischen Söhne immer. Wir wissen nicht, dass du in Polen einen Lieblingssohn hast, wenn sie mich vom Reini reden hören. Ich bin auch so froh, er ist extra von Polen hereingekommen. Und wie gesagt, das Ziel dieser 3 Tage ist wirklich intensiv zu lernen. Ich werde mein Bestes tun, um es klar zu machen, verständlich zu machen. Manche Dinge muss ich schnell durchgehen, weil es einfach von der Zeit her nicht möglich ist. Das Thema ist so riesengroß und so weit und so breit, dass man sehr viel Zeit bräuchte. Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar. Wir sind dir dankbar, dankbar, dankbar, dass du heute Nachmittag uns hier zusammengeführt hast. Und Jesus Christus, du sollst das Zentrum sein, du sollst der Mittelpunkt sein, du sollst alles in allem sein. Alle Dinge sind von dir und durch dich und zu dir, Herr. Heiliger Geist, du bist so herzlichst willkommen hier heute Nachmittag. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach dir, wir brauchen dich, wir verlangen nach dir. Wir wissen, ohne dich werden wir dieses Thema niemals verstehen können. So Geist Gottes, öffne uns die Augen, lehre uns, führe uns in alle Wahrheit. Heiliger Geist, es ist mein tiefster Wunsch, dass die Menschen hier nicht meine Worte hören, sondern deine Worte hören, die ihr Leben für immer verändern. Und Heiliger Geist, wir geben dir Freiraum, absoluten Freiraum. Du, was du machen willst, wir werden dir nachfolgen. Wir werden so handeln und agieren und reden, wie du es uns leitest. So, wir geben uns dir ganz hin, Heiliger Geist, wir liefern uns dir völlig aus. Die nächsten 3 Tage, die sollen deine Tage sein, Geist Gottes. Sei herzlich willkommen unter uns. Herr, wir danken dir. Amen. Der neue Bund ist ein Thema, das, wie Gerhard schon gesagt hat, das sehr kontrovers ist. Ich habe so ausführlich, wie ich es jetzt machen werde, hier die nächsten 3 Tage noch nie auf Deutsch gemacht. Ich lebe in Brasilien, ich bin Österreicher, der viele Jahre hier in Österreich gelebt und auch gedient hat, in Gemeindegründung aktiv war. Dann hat mich der Herr ich muss meine Frau vorstellen. Entschuldigen, Liebling. Ich habe vergessen. No, I have to. I'm sorry, sweetheart. I have to introduce you. Ich habe vergessen, meine liebe Frau vorzustellen. Es ist meine liebe Frau, die Debbie. Wir sind seit 33 Jahren verheiratet. Letzten Freitag hatten wir unseren 33. Hochzeitstag. Und Debbie ist Amerikanerin, spricht aber fließend und perfekt Deutsch. Wir haben sehr viele Jahre in Österreich gelebt. Wir haben 10 Jahre waren wir Teil von Morningstar Ministries in Amerika mit Rick Joyner. Und dann hat Gott uns über Nacht plötzlich, eigentlich überraschend für mich, nicht so sehr für sie, nach Brasilien geschickt. Das war wirklich für mich völlig überraschend. Und jetzt leben wir seit etwa 6 Jahren in Brasilien. Das ist die Debbie. Sie, ihr könnt gerne mit ihr plaudern. Sie ist eine ganz liebe, freundliche, nette und hat sehr viel Weisheit. Wir leben ja in Brasilien und ich habe Seminare gemacht über den Neuen Bund auf Englisch, auf Portugiesisch, aber so ausführlich auf Deutsch, wie ich es diese nächsten 2 Tage machen werde, noch nie gemacht. Ich kann mich erinnern, der Prozess in mir, als Gott begonnen hat, mich über den Neuen Bund zu lehren und begonnen hat, mir diese Dinge zu zeigen und diese Offenbarungen zu geben, der war unwahrscheinlich schmerzhaft. Das will ich gleich einmal so sagen. Der war schmerzhaft. Ich bin aufgewachsen in der Pfingstgemeinde in Österreich hier. Mein Papa war Pastor in der Pfingstgemeinde und ich bin von Kind auf in der Freien Christengemeinde in Österreich aufgewachsen. Und mein Papa ist ein ganz toller Mann, hat den Herrn sehr geliebt. Aber es war doch einfach sehr viel Vermischung zwischen Alten und Neuen Bund in meiner Kindheit und in meinem Christenleben. Und als der Herr begonnen hat, mir diesen Offenbarungen zu geben, ich kann mich erinnern, da war ein Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, wenn du damit nicht aufhörst, das überlebe ich nicht. Ich überlebe das nicht. Mir ist vorgekommen, als ob es mich innerlich zerreißt und das halte ich nicht aus. Diese Veränderung der Gedanken, diese plötzlich, Moment einmal, jetzt bin ich 20 Jahre Christ, habe 20 Jahre Sachen wirklich ernsthaft geglaubt und plötzlich sehe ich, das, was ich geglaubt habe, ist ja falsch. Ist ja falsch. Das ist ja vom Wort Gottes her falsch. Und diese Veränderung in mir, und die Bibel nennt das auch die Erneuerung unserer Gedanken, die war sehr schmerzhaft, das muss ich auch sagen. Und ich bin sicher, es wird auch für euch hier so sein, für viele von euch. Ich hoffe, für viele nicht, aber für viele von euch. Ihr werdet wahrscheinlich hier sitzen und wir werden wahrscheinlich sagen, Moment einmal, was hat der gerade gesagt? Was spielt sich denn in dem ab? Und eins muss uns bewusst sein, niemand auf dieser Welt kann den neuen Bund tatsächlich verstehen ohne den Heiligen Geist. Niemand. Du wirst keine Möglichkeit haben, den neuen Bund mit deinem Verstand zu ergreifen. Wenn du dieses Wochenende hierher gekommen bist, weil du verstandesmäßig was ergreifen möchtest, dann wirst du enttäuscht sein, wahrscheinlich sogar vielleicht zornig auf mich sein, das darfst du ruhig, das spielt mir überhaupt keine Rolle. Gibt es genug Leute, die das machen, das macht für mich gar nichts aus. Aber du musst dein Herz öffnen und du musst dem Heiligen Geist sagen, Geist Gottes, lehre mich, den neuen Bund zu verstehen und zu ergreifen. Denn Jesus hat zu den Jüngern im Johannes 16 Folgendes gesagt. Ich hätte noch viele Dinge, die ich euch sagen möchte, aber ihr könnt sie jetzt nicht ertragen. Aber wenn er, der Geist der Wahrheit, kommt, er wird euch lehren in alle Dinge. Was waren die Dinge, von denen Jesus geredet hat? Jesus hat kein einziges Mal über den neuen Bund gesprochen oder gelehrt. 3,5 Jahre findest du von Jesus keine Lehre über den neuen Bund. Das Einzige, was du findest, ist ein Hinweis ganz am Ende seines Lebens auf dieser Erde, als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, dann nahm er den Wein und sagte, dies ist der Kelch des neuen Bundes. Er hat vorher kein Wort darüber geredet und er gab ihnen auch da keine Erklärung darüber, was der neue Bund ist. Und wenn wir ja sehen, auch die Jünger, die haben nicht den neuen Bund gelebt. Jesus selbst hat nicht den neuen Bund gelebt. Und viele Sachen, die werden bestimmt wahrscheinlich, so nehme ich es einmal an, so war es auch für mich, für euch herausfordernd sein. Und darum, ihr müsst euer Herz öffnen. Soweit ihr euer Herz öffnet, soweit werdet ihr auch Veränderung erfahren. Und eins muss ich euch sagen. Ich bin jetzt Christ seit 51 Jahren. 23. Juli dieses Jahr war mein 51. Geburtstag als Christ. Ich habe am 23. Juli 1968 mein Leben Jesus übergeben. Und eins muss ich euch sagen, nie wieder kann ich mir nur im geringsten vorstellen, irgendwie anders leben, außer in der Wahrheit und in der Fülle des neuen Bundes. Um nichts in der Welt gehe ich zurück in ein Christenleben ohne das vollbrachte Werk des Kreuzes. Um nichts in der Welt. Denn das, was wir erleben, meine Frau und ich, nämlich im praktischen Alltag erleben, in der Praxis erleben, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, das ist so etwas Erstaunliches. Das ist so etwas, die Bibel nennt das, in die Ruhe einzugehen. Da kommst du in eine Ruhe Gottes hinein, das ist unbeschreiblich. Egal, was um dich herum los ist, du lebst in einer Freude, in einem Frieden, in einer Ruhe, die einfach so herrlich ist. Und wisst ihr, 1700 Jahre Kirchengeschichte, in etwa mehr oder weniger, 1700 Jahre Kirchengeschichte, die letzten 1700 Jahre hat die Gemeinde Jesu Christi im Allgemeinen, also wenn wir von der Gemeinde sprechen, spreche ich jetzt nicht von der Pfingstgemeinde oder der evangelischen Gemeinde, sondern im Allgemeinen, der Leib Christi. Die Gemeinde Jesu Christi hat in etwa die letzten 1700 Jahre in einer Vermischung zwischen altem und neuem Bund gelebt. Das ist eine kirchengeschichtliche Tatsache, das kannst du ganz klar nachvollziehen. Jetzt stell dir mal vor, wenn du etwas dein ganzes Leben lang auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hast, dein ganzes Leben lang, weil es dir deine Eltern so beigebracht haben, und deine Eltern haben es dir so beigebracht, weil sie haben es ihr ganzes Leben lang so gemacht, weil ihre Eltern ihnen das so beigebracht haben. Und das geht zurück auf Generationen, über Generationen, über Generationen, über 1700 Jahre. Und jetzt kommt einer daher und der sagt, das ist falsch. Ich kann dir sagen, was du für eine Reaktion hast. Was glaubst denn du überhaupt, wer du bist? Was denkst du, welche Arroganz? Seit Generationen machen wir das so. Seit über 100, Moment, Entschuldigung, wer bist du denn? Weißt du doch nicht, das ist immer so gemacht worden. Und so ist es auch. Und darum, ich habe absolut Verständnis, ich habe vollstes Verständnis für heftige Reaktionen gegenüber der Lehre des Neuen Bundes. Und die heftigen Reaktionen, die erlebe ich. Ich reise in sehr vielen Ländern dieser Welt. Letzte Woche war ich in Brasilien, jetzt bin ich in Österreich. Mittwoch geht es schon wieder nach, Sonntag geht es zurück nach Brasilien, am Mittwoch geht es nach San Francisco. Und dann die Woche drauf nach Peru und dann wieder zurück nach Brasilien und dann wieder, glaube ich, nach Polen, so auf die Art und Weise. Also ich bin ständig irgendwo in vielen Ländern dieser Welt unterwegs und ich erlebe diese Reaktionen immer. Da gibt es Leute, die einfach, wenn sie den neuen Bund jetzt hören, da gibt es Schockreaktionen. Und drum, egal wie du jetzt reagierst, mich schockiert nichts, aber ich möchte euch das einfach deshalb sagen, weil ihr müsst auch verstehen, die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, der Leib Christi, der lebt in einer Vermischung von etwa 1700 Jahren vom Alten und vom Neuen Bund. Und logisch, dass das jetzt schockierend wird, aber ich werde euch das alles von der Schrift her ganz klar zeigen und ganz klar beweisen, wie sehr eindeutig und klar die Wahrheit des Neuen Bundes ist. Erlaube es einfach, dass deine Gedanken erneuert werden. Mach dein Herz weit auf und sag, Herr, ich will alles, was du für mich hast. Das Zentrum des Neuen Bundes ist niemand anders außer Jesus Christus. Und das ist ja das Herrliche im Neuen Bund. Weißt du, plötzlich geht es nicht mehr um den Reinhard. Plötzlich geht es nicht mehr um das, was ich schaffen kann und tun kann und leisten kann. Plötzlich geht es darum, dass es ist vollbracht, sind für mich die kostbarsten Worte der ganzen Bibel geworden. Wenn du mich fragen würdest, Reinhard, gibt es eine einzige Aussage in der Bibel, die für dich wichtiger ist als jede andere Aussage, sage ich, ja, die gibt es, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist für mich? Weil an dem hängt alles. Wenn das Werk Christi nicht vollbracht wäre, wo wäre deine Erlösung? Du müsstest dich anstrengen, um mich zu erlösen. Wenn das Werk Christi nicht vollbracht wäre, wo wäre deine Heilung? Du müsstest dich anstrengen, um Heilung zu erlangen. Wenn das Werk Christi nicht vollbracht wäre, wo wäre deine göttliche Versorgung? Und so können wir weitergehen. Und meine Frau und ich könnte mir nicht vorstellen, nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes zu leben. Wir hätten, und das kann ich euch 100% sicher sagen, wir hätten heute nicht diese ganzen Häuser mit etwa 200 Kindern, die täglich versorgt werden und betreut werden, ohne je einen Spendenaufruf gemacht zu haben. Nur durch das vollbrachte Werk, des Kreuzes ist alles das möglich. Es ist tatsächlich vollbracht. Und das Werk des Kreuzes ist genug. Und wir müssen einfach lernen, alles im Werk, alles im Licht des vollbrachten Werkes Kreuzes zu sehen. Und jetzt werde ich dir etwas sagen. Und diese Aussage schockiert so viele Leute. ich kann euch schon sagen, die nächsten Tage werden viele Aussagen, die ich mache, euch, vielen von euch schockieren. Das sage ich euch gleich einmal vorab, ganz sicher. Einer der Leute, die auch mit Verantwortung haben, dass ich mich so intensiv mit dem neuen Punkt einer dieser Menschen, die so große Mitverantwortung haben, dass ich mich intensivst mit diesem Thema beschäftigt habe, ist mein lieber Sohn Reini. Reinhard heißt er auch, der heute in Polen lebt seit fast 20 Jahren und dort einen großartigen Dienst hat. Und wir sind ständig in Polen und er war einer, der mich, ich kann mich nie diese Fahrt vergessen. Er hat mich abgeholt am Flughafen und wir fuhren unterwegs von Berlin. Ich bin nach Berlin geflogen und wir fuhren von Berlin nach Polen und er stellte mir eine sehr herausfordernde Frage. Und als er mir diese Frage, die Frage werde ich jetzt nicht hier sagen, die er mir gestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob er sich noch daran erinnern kann. Okay, besser nicht. Aber er hat mich diese Frage gestellt und als diese Frage aus seinem Mund kam, da wusste ich, das war in Wirklichkeit nicht der Reini dahinter, sondern der Herr war dahinter, um mich wirklich in dieser Frage des neuen Bundes noch weiterhin hineinzuführen. Ich habe geglaubt, ich habe darüber gelehrt, darüber gepredigt, aber irgendwie wagte ich mich nicht, in die ganze Tiefe des neuen Bundes einzudrängen. Und aus diesem Gespräch heraus kam dann etwas, was mich einfach da auch wirklich noch weiter suchen ließ. Und wisst ihr, wir müssen alles, was wir in der Bibel sehen und lesen, immer im Licht des vollbrachten Werkes Kreuzes sehen. In anderen Worten, wenn es nicht hineinpasst in den neuen Bund, dann musst du folgende Entscheidung treffen. Du musst entweder sagen, ich verstehe es nicht, aber das, was mir immer gesagt wurde, kann es nicht bedeuten. Das, was ich immer geglaubt habe, was die Bibel hier sagt, kann es nicht bedeuten. Also ich verstehe es nicht, das kannst du ruhig sagen. Es gibt viele Pastoren, ich kenne sehr viele Pastoren, die bringen diese Worte nicht über die Lippen. Als ich begonnen habe, mich mit dem neuen Bund intensiv zu beschäftigen, da war das eine der Standardaussagen. Keine Ahnung. Aber Reinhard, schau mal diese Bibelstelle, was bedeutet dir das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt bist du 30 Jahre im Dienst und du kannst mir die Antwort auf diese Frage nicht geben. Nein, kann ich nicht, weiß ich nicht. Und wisst ihr, ich habe mich, folgende Entscheidung habe ich getroffen. Wenn das, was ich im Wort Gottes lese, nicht hineinpasst in das vollbrachte Werk des Kreuzes, dann habe ich eine Entscheidung zu treffen, nämlich das, was ich immer gedacht habe, dass es bedeutet, oder auch so, wie es offensichtlich vielleicht ausschaut in der Bibel, das kann es nicht sein, denn es passt nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes. Ich lese die Bibel durch die Brille des neuen Bundes. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Du musst die Bibel lesen durch die Brille des vollbrachten Werk des Kreuzes. Und ich werde den Bund genau erklären. Und wir haben so viele Bibelstellen falsch interpretiert. Die mich wirklich besser kennen, die wissen etwas sehr, eine Eigenheit von mir. Nämlich, ich hasse Religiosität. Ich verabscheue die Religiosität. Die verabscheue ich von meinem ganzen Herzen. Und wisst ihr, wir haben sehr viele Bibelstellen durch die religiöse Brille gelesen, anstatt sie durch die Brille des neuen Bundes zu lesen. Und dadurch haben wir sehr viel Gesetz aufgelegt auf unsere Geschwister und auf uns selbst und viele sind daran zerbrochen. Und jetzt möchte ich dir noch etwas sagen. Wie viele Bibelstellen haben wir missverstanden, die selbst Aussagen von Jesus Christus sind? Ich bin gerade in einer sehr interessanten Diskussion mit ganz hochrangigen Pastoren in Brasilien über diese Aussage. Nämlich, alles, was Jesus gesagt hat, ist für uns absolut nicht so anzunehmen, wie er es gesagt hat. Schockierend, hä? Moment, das hat doch Jesus so gesagt. Wenn Jesus so es gesagt hat, dann ist es genau so zu akzeptieren und zu glauben, wie er es gesagt hat. Ist es nicht. Absolut nicht. Sagen wir jetzt, dass Jesus nicht wichtig ist, um Himmels Willen. Er ist der Bürger dieses neuen Bundes. Natürlich ist er wichtig. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Natürlich ist er wichtig. Er ist mein Bräutigam, mein Liebhaber. Natürlich ist er wichtig. Aber wenn wir das Neue Testament und die Evangelien nicht lesen durch die Brille des Neuen Bundes, dann werden wir in Probleme kommen mit vielen Dingen, die Jesus gesagt hat. Und wir werden sie falsch verstehen. Und weil wir sie falsch verstehen, leben wir in einem verkrampften, verzwickten Christenleben, anstatt in einem freien Christenleben. Jesus ist gekommen, um uns Leben und volles Genüge zu geben. Nicht 10 neue Regeln, damit das Leben noch komplizierter wird. Jesus hat gesagt, alle, die mühselig und beladen seid, kommt mal zu mir her, ich werde euch erquicken. Und ich muss sagen, ich kenne mehr erquickte Nichtchristen als erquickte Christen. Wer hat es gesagt? Irgendein Philosoph. Wer hat es gesagt? Wenn die Christen erlöster aussehen würden, dann würde ich auch gerne Christ werden. Nietzsche. Und wisst ihr, und da ist die Sache. Wir nehmen die Worte Jesus einfach als absolute Wahrheit, die für uns heute 1:1 anzuwenden ist, obwohl wir gar nicht verstehen, Jesus kam, um den neuen Bund zu bringen, aber er lebte noch nicht im neuen Bund. Wenn du mir diese Aussage jetzt, wenn du mir damit schwer tust, dann sage ich dir etwas ganz Simples, ganz Einfaches. War es nicht Jesus, der folgende Aussage gemacht hat? Wenn dich deine Hand zum Sündigen versucht, dann hack sie ab und wirf sie von dir. Kennt ihr alle diese Bibelstelle? Denn es ist besser, verkrüppelt in das ewige Leben einzugeben, als gesund. Aber jeder von euch hat noch die Hand, beide Hände. Keiner von euch hat diesen Worten gehorcht, obwohl ich garantiere euch, alle von euch haben schon gesündigt mit ihrer Hand, zumindest jeder Mann. Als in die Pubertät kam, okay, reden wir nicht mehr weiter. Jesus sagte, wenn ich dein Auge zum Sündigen verleihe, dann reiß es dir aus und wirf es in dir weg. Denn es ist besser, verkrüppelt blind ins ewige Leben einzugeben. Warum tun wir das nicht? Warum plötzlich sondieren wir und sagen wir, ja, das hat Jesus ja nicht wortwörtlich gemeint. Moment. Jesus hat es genauso gesagt. Jesus hat nie gesagt, das ist ein Gleichnis. Das war kein Gleichnis. Er hat eine Aussage gemacht. Warum hat er diese Aussage gemacht? Denn im alten Bund ist es ganz einfach. Du wirst gerecht aufgrund deiner Werke, die du tust. Und wenn du die schlechten Werke tust, ist es besser, du verkrüppelst dich und gehst so in das ewige Leben ein, als du sündigst. Ganz einfach zu verstehen. Und wenn wir verstehen, dass Jesus gekommen ist, um einen neuen Bund zu bringen, aber noch nicht im neuen Bund selbst gelebt hat, dann plötzlich werden wir sehen, dass wir die Bibel ganz anders lesen. Es machen sich Wahrheiten für uns auf, die sind herrlich und genial und bringen uns in eine Ruhe und in eine Freude, die unwahrscheinlich gewaltig und herrlich ist und Auswirkungen hat, die nicht zu beschreiben sind. Schau mal diese Aussage an. Matthäus 23, Vers 1. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Zu wem hat er es gesagt? Zu seinen Jüngern. Was hat er in Matthäus 23, Vers 1 zu den Jüngern gesagt? Er hat Folgendes gesagt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sitzen auf Moses Stuhl. Was war der Stuhl Moses? Das Gesetz. Was haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten getan? Die haben das Gesetz gelehrt. Und schau, was Jesus dazu sagt. Zu seinen Jüngern sagte er, alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Jesus hat seine Jünger angewiesen, nach dem Gesetz zu leben. Klare Aussage. Wow, du bist gut. Er hat die Elberfelder, ich habe die Schlachter, also werden sich vielleicht einige Sachen in einigen Wörtchen überschneiden. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ihr müsst das Gesetz halten. Aber dann sagt die Bibel, dass wir nicht nach dem Gesetz leben. Ja, was ist jetzt? Logisch. Jesus lebte unter dem Gesetz. Seine Eltern haben ihn in den Tempel gebracht, um Opfer zu bringen für ihn. Das war das Gesetz. Er kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Aber wir müssen verstehen, dass die 3,5 Jahre, die Jesus auf Erden gedient hat, er hat uns viele Dinge gesagt, die wertvoll für uns sind, die wichtig für uns sind, wo wir ganz wichtige Lebensweisheiten mitbekommen. Aber wir müssen verstehen, wenn wir die Aussagen, die Jesus gesagt hat, nicht durch die Brille des vollbrachten Werks des Kreuzes lesen und nicht durch das Herz und Verständnis des neuen Bundes lesen, dann werden wir in ein gesetzliches, legales Christen, in ein gesetzliches legal ist ja das falsche Wort, was ich suchen will, das war das Englisch. Legalistisch, dankeschön. In ein gesetzliches, legalistisches Christenleben hineinzukommen, das uns Frust und nicht Freiheit bringen wird. Darum ist alles, was Jesus gesagt hat, für mich wichtig. Natürlich ist es wichtig. Aber die Frage ist immer, kann ich es verstehen durch das vollbrachte Werk des Kreuzes? Ich werde euch zum Beispiel einen einfachen Beweis geben, wie die meisten, die hier sitzen, obwohl ich viele von euch gar nicht kenne. Einige von euch kenne ich seit über 30 Jahren. Bernd, wir kennen uns, denke ich, 30 Jahre bestimmt schon, gell? Einige von euch kenne ich weniger lang, aber ich werde euch zeigen, wie wahrscheinlich der größte Teil von allen, die in dem Raum sitzen, Bibelstellen völlig falsch verstanden und ausgelegt haben. Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus Folgendes. Der Dieb aber kommt, um zu stehlen, würgen und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben und volles Genügen habt. Wer kennt diesen Bibelvers? Okay. Wer kann mir sagen, wer der Dieb ist? Die falschen Lehrer. Wer hat noch eine Meinung dazu? Bitte? Der Satan. Die Hirten. Wer von euch? Die Sünde. Die nicht durch die Tür gehen. Nee, das hat Jesus uns vorher gesagt. Das ist das Glas nach, sagt Martina. Das ist ein schlaues Mädchen. Hör zu. Wer von uns, die hier sind, hat einen großen Teil seines Christenlebens geglaubt, dass das vom Satan spricht? Ganz ehrlich. Ja, alle. Haben wir gedacht. Wisst ihr, dass das nicht vom Satan spricht? Wisst ihr, dass in Johannes 10, Vers 10 Satan kein einziges Mal erwähnt wird? Nicht einmal wird er erwähnt. Keine Ahnung, wie das gekommen ist, aber irgendwann hat es ein Prediger gesagt und alle haben es geglaubt. Aber es ist biblisch nicht korrekt. Ich werde euch das sagen aus einzigen einfachen Gründen. Erstens, das Wort im Urtext hat mit Satan nichts zu tun. Zweitens, Satan wird gar niemals verwendet im ganzen Zusammenhang. Drittens, Jesus spricht von Diebe, nicht von einem Dieb. Es gibt aber nur einen Satan. Und plötzlich, ich möchte euch nur damit zeigen, dass wir so viele Dinge falsch verstanden haben im Wort Gottes, weil wir die Bibel durch die religiöse Brille gelesen haben, aber nicht durch die Brille des vollbrachten Werks des Kreuzes. Wisst ihr, wer der Dieb ist? Der Dieb ist jeder, der kommt und der nicht den neuen Bund und das vollbrachte Werk des Kreuzes predigt. Jeder, der kommt und etwas und nicht durch die Tür, die Jesus Christus ist, kommt. Und wenn du den Zusammenhang schaust, dann ist es ganz klipp und klar. Und das Wort für Dieb im Original Griechischen bedeutet nämlich genau das. Die falsche Dinge lehren. Und wenn wir schauen, wie viel Religion uns gestohlen hat, wie viel religiöse Lehre uns gestohlen hat, wie viel Werksgerechtigkeitslehre uns bestohlen hat, wenn wir mal unser Leben anschauen und ich auch mein Leben anschaue, wie viel wir bestohlen worden sind von Lehrern, die uns weisgemacht hat, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes nicht genug ist und wir noch etwas dazu tun müssen. Das hat uns beraubt und gestohlen und gewürgt und umgebracht. Und da könnte ich viele andere Bibelstellen euch zeigen, wo wir einfach sehen, dass wir so viele Dinge falsch verstanden haben, weil wir sie nicht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes gesehen haben. Jetzt einmal die Frage, was ist denn Bund? Denn wenn wir reden vom vollbrachten Werk des Kreuzes oder vom neuen Bund, es geht ja in diesem Wochenende über ein Leben in der Fülle des neuen Bundes. Was ist ein Bund? Das ist einmal ganz wichtig zu verstehen. Diese Aussage werde ich immer wieder wiederholen. Ich werde viele Aussagen immer wieder wiederholen, ganz bewusst. Paulus hat das auch gesagt, ich werde euch nicht müde, das Gleiche immer wieder zu sagen. Für euch ist es wichtig. Und ich habe mir gewusst, viele Unterlagen zusammengearbeitet, ich habe sehr, sehr intensiv und hart gearbeitet, um dieses Wochenende mich wirklich gut vorzubereiten. Das habe ich mir absolut nicht leicht gemacht. Und ich werde gewisse Aussagen immer wieder wiederholen und betonen, bis sie euch so aufs Herz graviert und geschrieben sind, damit ihr sie nicht mehr rauskriegt. Was ist ein Bund? Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Parteien, also nicht politische Parteien, zwischen zwei Personen. Personen statt Parteien ist besser. Eine Verbindung, die zwei Personen miteinander eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Okay, machen wir das alles schön zusammen. Ein Bund ist eine Verbindung, die zwei Personen miteinander eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Also, wenn ich einen Bund eingehe mit meiner Frau, dann treten wir in eine Verbindung ein und in dieser Verbindung gibt es klare Regeln, wie wir miteinander umgehen müssen. Das hört sich eigentlich an wie ein Vertrag. Aber ist es absolut nicht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt nämlich zwei Arten von Verbindungen. Die eine Verbindung ist ein Bund, die andere Verbindung ist ein Vertrag. Und der Unterschied ist riesengroß, aber wichtiger, wie du es je verstehen können wirst. Warum? Denn ein Vertrag ist ganz anders aufgebaut als ein Bund. Und wisst ihr, und hier ist jetzt das Problem. Das Problem ist genau da, dass eigentlich der Mehrheit der Christen in einer Vertragsbeziehung mit Gott leben, als in einer Bundesbeziehung. Lass mich das nochmal wiederholen. Der Mehrheit der Christen leben in einer Vertragsbeziehung mit Gott und nicht in einer Bundesbeziehung. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist so gravierend. Erstens, der Bund ist ganz anders ein Vertrag, weil er anders aufgebaut ist, weil es andere Regeln gibt. Gott ist kein Gott, der Verträge mit Menschen macht. Gott ist ein Gott des Bundes. Und das müssen wir in unserem Herzen ergreifen. Gott ist kein Vertragsgott. Gott ist ein Gott, der einen Bund macht. In einem Vertrag verhandeln beide Parteien. Sie machen das ganz einfach. Sie kommen zusammen, zwei Personen kommen zusammen und es gibt eine Verhandlung. Der Franz, mein lieber Freund, der versteht den Vertrag ganz sicher wesentlich besser als ich, weil er ist ja Geschäftsmann gewesen, sein ganzes Leben lang. Sagen wir einmal, der Franz ist ja Baumeister. Sagen wir mal, ich komme zum Franz und ich sage zum Franz, Franz, ich will ein Haus. Bau mir ein Haus. Wir setzen uns an den Tisch und wir beginnen jetzt eine Verhandlung, er und ich. Ich sage zu ihm, das Haus darf nicht mehr als 250.000 Euro kosten, mehr habe ich nicht und ich mache keine Schulden. 250.000 Euro ist mein Budget, bau mir das Haus. Er sagt zu mir, okay, das kann ich dir machen, ich kann dir ein Haus bauen um 250.000 Euro, was willst du? Und ich sage ihm, was ich will. Dann machen wir den Plan und der Franz sagt zu mir, okay, um 250.000 Euro kriegst du dieses Haus, so und so, so schaut's aus. Und dann beginnen wir zu verhandeln. Ich sage zu ihm, nein, das geht nicht, weil die Küche ist zu klein. Wenn ich so eine kleine Küche baue, dann kriege ich mit meiner Frau Probleme und die will ich mir nach 33 Jahren nicht einhandeln. Die braucht eine schöne, große Küche, weil sie immer das Haus gern voll hat mit Leuten und am liebsten von der Früh bis auf Nacht alle bekocht. Also das geht nicht. Da sagt der Franz zu mir, aber das um 250.000 kann ich dir keine größere Küche machen. Und dann verhandeln wir. Sagt er, pass auf, 270.000 kriegst du das genauso, wie du willst. Ich sage, ich kann nicht mehr ausgeben als 250.000. Dann machen wir 260.000. Nein, ich habe nur 250.000. Okay, dann machen wir so, dein Büro machen wir ein bisschen kleiner. Es ist wichtiger, dass die Küche größer ist und die Frau glücklich ist, als das Büro groß ist und du glücklich bist. Und das leuchtet mir ein. Das ist ganz logisch. Wenn 33 Jahre verheiratet bist, happy wife, happy life, ganz logisch. Wenn sie glücklich ist, bin ich auch glücklich, egal wie groß das Büro ist. Also machen wir diesen Vertrag. Er unterschreibt, ich unterschreibe. Was ist jetzt geschehen? Wir zwei, wir sind eine Beziehung eingegangen, wir beide haben unterschrieben. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Ganz einfach. Warum können wir überhaupt diesen Vertrag miteinander gehen? Warum können wir verhandeln miteinander? Ich werde Ihnen sagen, warum. Ich will ein Haus und er will mein Geld. Er braucht mein Geld, weil wenn er mein Geld nicht kriegt, wie wird er seine Rechnung bezahlen? Und wer wird die neuen Kleider für seine Frau kaufen? Dann hat er eine unglückliche Frau. Das geht auch wieder nicht. Also er braucht mein Geld, damit seine Frau glücklich ist. Und ich brauche mein Haus, damit meine Frau glücklich ist. Wir beide brauchen etwas. Darum können wir auch verhandeln. Und ein Vertrag ist immer ein Verhandlungsspielraum, weil beide etwas brauchen. Und viele Christen leben mit Gott in einem Vertrag. Aber hör zu, Gott geht keine Verträge mit niemandem ein. Es gibt auch keinen Verhandlungsspielraum. Weißt du warum? Weil du hast nichts, was er braucht. Denkst du wirklich, er braucht dein Geld? Du liebe Zeit. Ja, wenn ich mein Opfer und meinen Segen nicht in Gottesdienst gebe, wie wird dann? Wirklich? Die Bibel sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Denkst du wirklich, der Schöpfer jeder Diamantenmine der Welt braucht deine mickrigen Krötchen? Du hast absolut nichts, was Gott braucht. Gott ist Gott. Er ist glücklich, er ist zufrieden, er ist Gott. Und wenn wir zu Gott kommen auf der Vertragsbasis, maßen wir uns an, er braucht etwas, was ich habe. Das Geschöpf ist jetzt so arrogant geworden, dass wir denken, wir können verhandeln, weil er was hat, was ich brauche. Aber mal ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Wie viele von uns, und ich habe es auch gemacht, ich ziehe mich hier an all diesen Dingen, beziehe ich mich mit ein. Wie viele von uns haben mit Gott schon Verträge ausgehandelt? Gott, wenn du meine Frau rettest, werde ich dir versprechen, das und das werde ich tun für dich. Gott, wenn du meinen Sohn aus den Drogen holst, dann verspreche ich dir. Gott, wenn du dann. Wie viele Gebete haben wir so gebetet? Gott, wenn, dann ich auch. Furchtbar. Katastrophal. Warum? Wir haben plötzlich Gott heruntergesetzt von einem Gott des Bundes, der zu mir steht, zu einem Gott des Vertrages, mit dem ich jetzt was aushandeln kann. Aber so hat uns die Religion erzogen. Gott ist kein Gott des Vertrages. Es ist ein wichtiger Unterschied zwischen Vertrag und ich sage dir und Bund. Und ich sage dir, warum. Im Vertrag, schau her. Wenn ich jetzt dem Franz mein Geld nicht gebe, was geschieht? Ich krieg's Haus nicht. Warum? Wenn ich den Vertrag breche, ist er nicht mehr an seinen Teil des Vertrages gebunden. Wenn der Franz mir mein Haus nicht so baut, wie wir es ausgemacht haben und im Vertrag unterschrieben hat, kriegt er meine 250.000 nicht. Warum? Weil ein Vertrag immer auf beide Seiten beruht. Ein Bund beruht nicht auf beide Seiten. Oh, wenn wir das verstehen könnten und ergreifen könnten in unseren Herzen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Du kannst es tausendmal verbocken und verscheißen und vermurksen. Nichts kann uns trennen. Weißt du warum? Weil Gott kein Vertragsgott ist. Gott ist ein Gott des Bundes. Und Gott steht zu seinem Bund. Darum hat Paulus gesagt an seinen Sohn Timotheus, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn du tausendmal untreu bist, muss er treu bleiben, weil er ist ein Gott des Bundes. Und da er ein Gott des Bundes ist, in dem Augenblick, wo er dich behandelt, als ob du den Vertrag mit ihm bestehst, ist er nicht mehr der Gott des Bundes und würde er sich selbst verleugnen als Gott. Und das kann er nicht. Wenn ich an diese Aussage nur alleine denke, egal wie oft ich es vermurks, er bleibt treu. Warum? Er ist kein Vertragsgott. Er ist ein Gott des Bundes. Und der Unterschied ist so wichtig zu verstehen. Du kannst Gott, du darfst Gott nicht als einen Gott des Vertrages gegenübertreten. Denn wenn wir das tun, dann werden wir uns einschränken, dann werden wir uns limitieren. Wir werden Gott immer anders sehen, als er in Wirklichkeit ist. Ein Vertrag ist immer auf gegenseitigen Bedingungen aufgebaut, die miteinander ausverhandelt werden. Ein Bund nicht. Ein Bund ist ganz anders aufgebaut. Gott bietet uns den Bund an. Und derjenige, der den Bund anbietet, der stellt die Regeln auf. Und du hast nur zwei Möglichkeiten. Sie anzunehmen oder sie abzulehnen. Es gibt keine Verhandlung im Bund, die gibt es nur im Vertrag. Selbst im alten Bund gab es keinen Verhandlungsspielraum. Als Gott den alten Bund mit dem Volk Gottes, mit dem Volk Israel geschlossen hat, war Folgendes. Gott hat gesagt, so schaut's aus. Hier sind die Regeln des Bundes. Wenn ihr mir treu gehorcht in allen Dingen, dann werdet ihr gesegnet sein in allen diesen Dingen. Wir kennen die Geschichte ja sehr gut von 5. Mose 28. Wenn ihr nicht, dann eben nicht. Und als Mose vom Berg herunterkam im 4. Mose mit den Tafeln, und den 10 Geboten, da gab es nur zwei Möglichkeiten für das Volk Israel zu sagen, okay, wir gehen diesen Bund ein oder nein, wir gehen ihn nicht ein. Und wie hat das Volk Israel reagiert? Die haben gesagt, wir werden alle Dinge tun, die Gott uns in diesem Bund gesagt hat, dass wir sie tun müssen. Sie hatten keine Verhandlungsmöglichkeit, weil im Bund gibt es keine Verhandlungsmöglichkeit. Gott kommt zu uns und sagt, schau her, ein Bund ist eine Verbindung zwischen uns zwei und ich definiere, weil ich biete dir den Bund an, ich definiere, nach welchen Regeln dieser Bund abläuft. Und du kannst sagen, okay, nehme ich an oder nein, nehme ich nicht an. Wenn du sagst, nein, nehme ich nicht an, bist du außerhalb des Bundes. Wenn du sagst, ja, nehme ich an, bist du innerhalb des Bundes. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil im neuen Bund hat Gott etwas ganz Einfaches gemacht. Aber zuerst mal wieder zurück zu dieser wichtigen Aussage. Ein Bund ist eine Verbindung, die zwei Personen miteinander eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Ist das klar? Die zwei Personen gehen das ein. Und jetzt wird klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Und hör zu, Gott hat uns den neuen Bund angeboten durch Jesus Christus. Er hat die Definition klar gemacht. Und zwar folgendermaßen. Der neue Bund funktioniert nicht auf dich und was du tust, sondern nur auf das, was mein Sohn Jesus Christus getan hat am Kreuz vor 2000 Jahren. Du kannst es annehmen oder ablehnen, aber verhandeln kannst du nicht. Und wenn du daran denkst, dass die Basis des neuen Bundes das vollbrachte Werk Jesu Christi ist und nicht deine 10%, die du gibst und nicht deine Gebete, die du sprichst und nicht das Fasten, das du tust und nicht, was du alles noch Opfer bringst für deinen lieben Gott, sondern einzig und allein das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesu Christi. Das ist die einzige Art und Weise, wie Gott sich mit dir heute verbindet und wie er mit dir heute umgeht. Und wenn wir das in unseren Herzen ergreifen, dann nennt es die Bibel, wir sind zur Ruhe eingegangen. Wir ruhen jetzt von unseren eigenen Werken. Warum? Weil diese Verbindung, die hängt nicht mehr von meiner Leistung ab, die hängt plötzlich ab davon, was Christus vor 2000 Jahren am Kreuz geleistet hat. Drum, im neuen Bund schauen wir niemals nach vor, schauen wir immer zurück, weil meine Zukunft hat bereits vor 2000 Jahren begonnen, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Gott hat definiert, dass im neuen Bund gibt es nur mehr eine Art und Weise, sich mit mir zu verbinden, und das ist durch Jesus Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Meine Gerechtigkeit ist in Christus, meine Heiligkeit ist Christus, meine Stärke ist Christus, meine Versorgung ist Christus. Alles ist Christus. In ihm habe ich und bin ich alles. So hat Gott den neuen Bund definiert. In der Bibel gibt es 5 Bünde, obwohl hier sich die Theologen streiten. Theologen diskutieren, Theologen streiten, wie viele Bünde gibt es? Gibt es 5, manche sagen, es gibt sogar nur 2, andere sagen, es gibt 7. Aber von meinem Verständnis der Bibel, und darum will ich darauf nicht eingehen, wenn du glaubst, es gibt 7 Bünde, sollst du ruhig 7 glauben. Wenn du glaubst, es gibt 2, sollst du 2 glauben. Denn darum geht es nicht. Aber die 5 Bünde, so wie ich sie von der Bibel verstehe, sind eigentlich ganz klar. Das ist der Bund, den Gott mit Noah gemacht hat, mit Abraham, mit Moses, den alten Bund, mit David und dann mit uns den neuen Bund. Aber wir wollen nicht über die verschiedenen Bünde lehren und reden, das ist nicht die Aufgabe dieses Wochenendes. Die Aufgabe ist, einfach den neuen Bund darzustellen und auch Vergleiche bringen zum alten Bund. Warum? Denn keiner von euch lebt im Bund Noahs, keiner von euch lebt im Bund den Gott mit David gemacht hat. Es geht immer nur um die Vermischung des Alten und des Neuen Bundes. Und darum werden wir die Unterschiede aufzeigen zwischen Alten und Neuen Bund. Wir werden klar aufzeigen, wie der Neue Bund funktioniert. Wir werden klar aufzeigen, wie die Auswirkungen des Neuen Bundes sind. Wir werden zeigen, wie sich das im praktischen Leben auswirkt. Wir werden zeigen, wie man das anwendet, damit es wirklich Resultate bringt. Ich hoffe, ich habe Zeit dafür, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich würde sehr gern lernen darüber, wie wir im neuen Bund beten. Ob ich dazu viel Zeit habe, weiß ich nicht, aber würde ich gern tun. Hör zu, ich habe mal vor eine kleine Schocker-Aussage, denn hier drin ist es ja warm, damit ihr munter bleibt. Muss ich schauen, dass ihr mir nicht einschlaft. Übrigens, in Polen mache ich es immer so. Wenn wir sehr lange Session haben, sage ich immer zu den lieben Leuten in Polen, bevor du einnickst, dann steh einfach auf und mach ein paar. Wie heißen die auf Deutsch? Hampelmänner. Jumping Jacks, sagt man bei uns auf Englisch. Dann mach ein paar Hampelmänner und setz dich wieder hin. Ich habe kein Problem damit, wenn du deinen Hampelmann spielst, während ich hier lehre. Ich will euch nicht überfordern, aber wir haben eben bewusst lange Session gemacht, weil es ein Seminar ist und wir sehr viel Inhalt haben. Aber wie sind wir da hingekommen? Wo waren wir? Schocker. Ein Schocker. Hier ist ein Schocker für euch. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die meisten Christen mehr sündigen, während sie beten, als zu irgendeiner anderen Gelegenheit. Die Heike ist nicht geschockt. Betest du nicht mehr oder sündigst du so viel? Okay. Werden wir diesen Schocker auflösen? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt im Römer 14, Vers 23, alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Alles, was wir nicht, Römer 14, Vers 23, alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Ja, was ist Glaube? Die Definition von Glaube laut Hebräer 11, Vers 1 ist folgendes. Glaube ist eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Wie viele Gebete haben wir gebetet in der Hoffnung, dass Gott tut, was wir ihm gesagt haben? Aber sicher waren wir es nicht, dass es geschehen wird. Denn wenn wir sicher wären, hätten wir aufgehört, ihm zu bitten und zu beflehen und zu bejammern und versuchen zu überzeugen, dass er das tut, was wir ihm sagen, dass er tun soll. Denn Glaube ist eine Gewissheit, eine Sicherheit von Dingen, die man noch nicht sieht. Und ich wage mich zu behaupten, dass die meisten Christen viel mehr Gebete sprechen, die nicht aus Glauben sind. Entweder sind sie im Unglauben oder aus Hoffnung oder einfach, weil es eine gute religiöse Übung geworden ist. Aber nicht aus Glauben. Daher sündigen wir, wenn wir nicht im Glauben beten. Und das Problem ist nicht das Beten. Jeder Christ weiß, dass er Christ beten muss. Jede Religion betet. Das Beten ist nicht das Thema. Ich liebe es zu beten und sehr viel zu beten, jeden Tag. Sondern wie wir beten ist das Problem. Und wir haben leider Gottes gelernt über die vielen Jahre Christen. Das mache ich ja noch eine schockierende Aussage. Um Gottes Willen, das wird alles aufgenommen und wird dann ins Internet gestellt. Ist egal. Noch eine schockierende Aussage. Ich habe vor kurzem in einer Gemeinde in Brasilien ein Seminar gemacht über das Herz. Ein dreitägiges Seminar. Und ich habe Folgendes gesagt. Wenn wir den neuen Bund wirklich verstehen und wirklich glauben, dann müssen wir erkennen, dass das Problem ist Folgendes. Der Mensch bekehrt sich. Das ist nicht toll. Und das größte Problem ist, dass er danach in die Gemeinde geht. Das größte Problem. Also, jetzt dafür werde ich gekreuzigt, gesteinigt, geteert und gefedert, aber ist egal. Hör zu, ich werde gleich, lasst mich das klarstellen. Ich liebe die Gemeinde, ich bin Teil einer Gemeinde, die Gemeinde ist die Braut Christi, ich habe nichts gegen die Gemeinde, ich bin dankbar Gott für die Gemeinde. Gibt es überhaupt keine Frage. Ich bin nicht einer, der gegen die Gemeinde ist, predigt oder lehrt. Absolut nicht. Aber was will ich damit aussagen? Wenn wir den neuen Bund verstehen, in dem Augenblick, wo ich mich bekehre, geschieht etwas Gewaltiges. Christus kehrt in mich ein, die Gesetze Gottes werden auf mein Herz und auf meine Gedanken geschrieben. Ich bin eine komplett neue Schöpfung geworden und ich kann jetzt in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist ein siegreiches Leben leben. Und dann komme ich in die Gemeinde, die mir beibringt, dass ich alles tun muss und halten muss und schaffen muss und machen muss, damit ich jetzt vor Gott gut dastehe. Und plötzlich kommen wir von dieser herrlichen neuen Bund-Wahrheit in eine Gerechtigkeit der Werke hinein und die macht so viel wieder in uns kaputt. Und dann brauchen wir Jahre der gesunden Lehre über den neuen Bund, um diesen Mist wieder rauszukriegen. Und das ist das, wo ich überzeugt bin in meinem eigenen Herzen, dass Gott dabei ist auf der ganzen Welt. Ich habe das in einer Vision so klar gesehen. Ich hatte diese herrliche prophetische Erlebnis, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe das so klar gesehen. Mir hat der Herr das so klar in einer offenen Vision gezeigt. Von einem Volk Gottes, das der Herr zurichtet, das nicht Menschen nachläuft, sondern das wirklich geführt vom Heiligen Geist ihr Leben lebt, im Sieg, die auf die Straßen gehen und die Kraft Gottes fließt durch sie. Die haben einen, den sie nachfolgen, und der heißt Jesus Christus, und der ist ihr Herr. Und Zeichen und Wunder werden das Normale sein, und sie leben in dem Leben, wofür Gott sie bestimmt hat. Und ich sehe das in meinem Herzen so klar, und ich lebe in diesem Spannungsfeld zwischen dem, was meine natürlichen Augen sehen, aber was mein Herz bereits so klar gesehen hat. Und das lasse ich nicht los und das gebe ich nicht her, denn das hat der Herr mir ganz klar gezeigt. Und wisst ihr, wir müssen das in unserem Herzen einfach ergreifen, dass im neuen Bund, da geht Gott nur mehr mit uns darum, er geht nur so um mit uns, wer wir in Christus sind, nicht in uns und auf unsere Werke. So, was ist der alte Bund und was ist der neue Bund? Der alte Bund ist erstens ein Bund, den Gott gemacht hat zwischen ihm und dem Volk Israel. Hört bitte diese Aussage, lasst diese Aussage tief reinfallen ins Herz. Der neue Bund wurde nie zwischen Gott und Christen gemacht. Der wurde zwischen Gott und einem Volk gemacht. Das Volk war das Volk Israel. Moses war der Repräsentant. Es waren die Juden. Jetzt möchte ich dich was fragen. Der alte Bund, Entschuldigung. Ich brauche meine Frau. Ohne meine Frau, um Gottes Willen. Die hilft mir immer aus der Patsche, meine Frau. Jetzt möchte ich dich was fragen. Eine einfache Frage. Ergibt es einen Sinn für dich als Österreicher, Schweizer, Deutscher, wer immer du bist? Ergibt es einen Sinn für dich, wenn du hier in diesem Land nach den Gesetzen Brasiliens lebst? Moment, ihr habt Nein gesagt? Ihr haltet euch nicht an die brasilianischen Gesetze? Wer hat das gesagt, wenn es sinnvoll sind? Wolfi, bei dir hat sich nicht viel geändert noch, gell? Sag das den Polizisten. Ja, in Brasilien darf ich 150 fahren. Das gibt für mich einen Sinn, ist sinnvoll. Aber das Wochenende wird alles verändern, mein Freund. Ich glaube an die Kraft des neuen Bundes. Hör zu. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn du hier in Österreich nach den Gesetzen Brasiliens lebst. Wenn du einfach nach... Ich lebe in Brasilien seit 6 Jahren. Wenn ich hier nach brasilianischen Gesetzen lebe und der Polizist haltet mich auf und sagt, Moment, Moment, Moment. Und ich zeige ihm nochmal, bitte schau hier. Ich habe hier einen Pass, ich habe eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Ich bin ab nächstes Jahr brasilianischer Staatsbürger. Moment. Dann wird der Polizist sagen, was geht mich Brasilien an? Das hat mit mir nichts zu tun. Hör zu, der neue Bund, der alte Bund, der wurde niemals zwischen Gott und irgendwelchen Menschen gemacht, außer mit dem Volk Israel. Daher ergibt es absolut keinen Sinn, wenn irgendein Mensch, der kein Jude ist, natürlich geborener Jude, nicht geistlich, und nach dem alten Bund lebt. Überlegen nur mal logisch, ich möchte euch das logisch machen. Der alte Bund, die Basis des alten Bundes waren 613 Gebote, die 10 Gebote und weitere 603 Gebote. Das war die Basis. So hat Gott festgelegt, wie er mit den Menschen umgeht. Erinnert ihr euch, ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen, die klar festlegt, wie sie miteinander umgehen müssen. Und Gott hat ganz klar gesagt, im alten Bund läuft so, 613 Gesetze, 603 Gesetze plus die 10 Gebote, die haltet ihr und dann werdet ihr immer gesegnet sein. Ihr werdet Land haben, ihr werdet Besitz haben, ihr werdet Reichtum haben, ihr werdet Wohlstand haben, die Feinde schlage ich in eure Flucht, es wird Überfluss geben, es wird euch super geben, ihr werdet das Haupt sein, nicht der Schwanz und so weiter und so fort. Wenn ihr euch nicht an diese 613 Gebote haltet, dann wird das die Konsequenz sein. Ihr werdet verflucht sein, eure Feinde werden euch verfolgen und so weiter und so fort. Klar niedergeschrieben. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir leben nach Gesetzen, die niemals für uns gegeben wurden. Ich war in Spokane in Amerika vor vielen, vielen Jahren. Eine kleine Gemeinde, weil der Mann ist ein Freund von mir, ein enger Freund seit vielen, vielen Jahren. Die Gemeinde hatte vielleicht 40 Leute, eine kleine Dorfgemeinde. Aber da er so ein enger Freund war, er hat mich gebeten, komm doch zu uns, predigen Wochenende. Ich habe gesagt, okay, fahr mal rauf, mach mal gleich Urlaub, weil eine der Damen in der Gemeinde war die beste Freundin meiner Frau, noch von ihrer Luftwaffenzeit her. Haben gesagt, okay, mach mal rauf, mach mal Urlaub und predige mal ein Wochenende. Da waren so vielleicht 30 oder 40 Leute und am Samstag. Und ich habe auch über den neuen Bund gelehrt. Und ich stelle die folgende Frage. Wie viel von euch glauben, dass wir als Christen nach den 10 Geboten leben müssen? Und natürlich, alle Hände gingen rauf. Und ich habe gesagt, ich lebe nicht nach den 10 Geboten. Das war der Schock. Hör zu. Es ist für mich genauso absurd, nach irgendeinem der 613 Gesetze zu leben, wie es für dich absurd wäre, nach brasilianischen Gesetzen hier zu leben. Diese 613 Gesetze, die wurden von Gott niemals irgendjemand anders gegeben, außer dem Volk Israel. Ich bin Österreicher, ich bin kein Jude. Das ist der erste Grund, warum es für mich keine Logik gibt, wenn irgendein Christ nach den Gesetzen lebt. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, aber ich bin eigentlich Jude. Ich habe den DNA-Test gemacht und habe mal vorfahren, ich bin Jude. Aber selbst für dich ergibt das dann keinen Sinn, weil der alte Bund wurde bereits aufgelöst und das zeige ich euch dann später. Der existiert ja gar nicht mehr. Jetzt stell dir vor, ich war in dieser Gemeinde und ich habe gesagt, aber ich lebe nicht nach den 10 Geboten. Und da saß ein Mann drinnen, da waren ja nur so 40 Leute und wir waren eng befreundet. Wir waren wirklich, die ganze Gemeinde und ich, wir waren dickste Freunde. Da konnte ich alles tun, da war ich frei. Wir waren richtig, wie man bei uns so sagt, richtig gute Spätzle. Und da saß ein Mann drinnen, den ich, sehr, sehr netter Freund, den wir seit wirklich recht gut kannten. Der liebe Dennis, der ist jetzt schon bei Jesus. Ich kenne eh keiner von euch, darum kann ich den Namen erwähnen. Und auch wenn ihr ihn wissen würdet und dorthin gehen schauen würdet, findet ihr ihn nicht mehr, weil er schon einige Jahre bei Jesus ist. Aber dieser liebe Dennis, der sitzt da drin und sagt, aber wir müssen nach den 10 Geboten leben, Reinhard. Und begann eine Diskussion mit mir. Daraufhin habe ich gesagt, Dennis, was ist denn das 4. Gebot? Hat seine Bibel genommen und versucht zum Nachschauen. Ich habe gesagt, nein, Schwindelzettel gibt es keinen. Nachschauen gibt es nicht. Was ist das 4. Gebot? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, du Gesetzesbrecher. Du sagst mir, du musst nach den Gesetzen leben und du kennst sie gar nicht. Wie willst du nach dem Gesetz leben, das du gar nicht kennst? Ich habe gesagt, das 4. Gebot ist, du sollst den Sabbat halten. An dem Tag war Samstag. Und ich kannte diesen Mann recht gut. Er hat es geliebt zu shoppen. Der ist immer in so Secondhand-Shops gegangen. Und also der war ein größerer Shopaholic wie jede Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Meine Frau kennt das, sie nickt. Immer gut, wenn die Frau nickt. Immer schlecht, wenn sie so sagt. Entschuldigen, was habe ich schon wieder falsch gesagt? Hör zu. Ich habe gesagt, Dennis, warst du am Samstag schon oft einkaufen? Du brichst das 4. Gebot. Dennis, kochst du dir ein gutes Essen? Er hat gern und gut gekocht. Kochst du dir am Samstag immer ein gutes Essen? Aber du brichst doch das 4. Gebot. Und irgendwie wollte er die Diskussion weiterführen, obwohl ich eigentlich gar nicht in der Diskussion sein wollte. Ich wollte eigentlich über den neuen Bund lehren. Und meine Frau saß zufällig neben ihm. Und er schaut auf die Debbie und sagte, Debbie, lebt Reinhard auch nicht nach dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Und plötzlich war die Diskussion nicht mehr zwischen ihm und mir, sondern zwischen Debbie und ihm. Und die Debbie lächelt ihn an, schüttelt den Kopf und sagte, nein. Und ich stand vor dem Mikrofon und ich dachte mir, um Gottes Willen, was macht meine Frau? Die macht alles kaputt, mein Leben, meinen Dienst, das wird aufgenommen. Die ganze Welt weiß, Reinhard ist ein Ehebrecher und meiner Frau macht das nichts aus. Die lächelt noch dabei. Und ich bin vorne gestanden und für mich waren diese nächsten Sekunden wie eine Ewigkeit. Sie lächelt einfach so, wie sie jetzt lächelt, so richtig Debbie. So, nein. Und ich wusste nicht, was sie wollte, wohin sie wollte. Und nach vielleicht 20 Sekunden von Stille, die für mich wie eine Ewigkeit schienen, sagte Debbie folgende Worte. Er liebt mich einfach. Und ich sagte sofort, schlagen wir doch unsere Bibeln bitte auf zu Römer Kapitel 13, Vers 8. Im Römer 13, Vers 8 steht nämlich folgendes. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Denn wenn jemand liebt, dann braucht niemand sagen, du darfst die Ehe nicht brechen. Wisst ihr, der neue Bund ist ein Liebesbund. Im neuen Bund braucht mir niemand 10 Gebote geben, um das zu tun, damit ich von Gott gesegnet bin. Im neuen Bund geht es um eine intime Liebesbeziehung. Eine der Basis des neuen Bundes ist folgendes: Und ihr werdet ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da geht es um eine enge, intime, herzliche Beziehung zwischen mir und Gott, der diesen Bund mit mir eingegangen ist. Und wenn ich nach der Liebe lebe, dann brauche ich nicht versuchen, irgendwelche Gesetze und welches muss ich noch halten und was muss ich noch halten und was muss ich dann noch machen und was muss ich nicht machen. Wisst ihr, wir müssen verstehen, die Basis der 613 Gesetze des Alten Bundes, das war die Basis des Alten Bundes. Es war ganz, ganz logisch. Wenn du diesen Bund eingehalten hast und alle 613 gehalten hast, dann warst du auch gesegnet. Aber wenn nicht, warst du nicht gesegnet. Und hier ist das Problem, das ich habe, wie viele Christen ihr Leben leben. Nämlich folgendermaßen. Die sagen, nein, ich lebe eh im neuen Bund. In Wirklichkeit ist es ja nicht die Frage unter Christen, ob es den neuen Bund gibt oder nicht. Du kannst jeden Christen auf dieser Welt fragen, glaubst du an den neuen Bund? Jeder wird dir sagen, ja, natürlich. An den neuen Bund glauben alle. Aber wie er angewendet wird und wie er funktioniert, das ist die Frage. Nicht, ob es ihn gibt. Klar glaubt ja jeder, dass es ihn gibt. Und was wir verstehen müssen ist, wir können nicht in einer Vermischung von beiden Bünden leben und erwarten, dass wir die Auswirkungen des neuen Bundes in unserem Leben erleben. Das können wir nicht. Dennoch tun es viele Christen. So viele Christen, die sind so 100% überzeugt davon, wenn sie nicht Gott 10% geben, dann werden sie den Fluch erleben. Für mich ist die Diskussion zu mühsam, um überhaupt darauf einzugehen. Absolut zu mühsam. Christus hat mich mit seinem Blut erkauft. Nicht 10% gehören ihm, ich gehöre ihm. Und wenn ich ihm gehöre, hört sich diese Diskussion ähnlich auf. Und wenn wir verstanden haben, wie gewaltig und herrlich der neue Bund ist, weißt du, was du dann erleben wirst? Meine Frau und ich haben ein Ziel uns gesetzt, dass entweder bis Jesus wiederkommt oder bis wir hier auf dieser Erde ableben, aber ich bin überzeugt davon persönlich, dass Jesus zu meiner Lebenszeit wiederkommen wird. Meine Frau und ich haben eine persönliche Übereinkommen, dass bis zum Ende unseres Lebens haben wir vor, mit 1% unseres Einkommens jedes Jahr zu leben und 99% wegzugeben. Letztes Jahr haben wir 86% von allem, was wir erhalten haben, weggegeben. Der sämtliche Erlös unserer Bücher wird weggegeben, unsere T-Shirts, alles wird weggegeben. Und wir leben aber ohne Gehalt. Wie denn? Ja, weil wenn es 10% gibt, dann wird es gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich möchte euch nur eine Frage stellen. Ich möchte nur mal eine Frage stellen. Eine einfache Frage. Wenn das wirklich so funktionieren würde und für uns anzuwenden würde, hier ist die Verheißung von Maleachi. Und prüfet mich und schauet, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufmachen würde und Segen herabschütten würde in Fülle, dass ihr ihn nicht halten könnt. Wisst ihr, was das heißt, dass ihr ihn nicht halten könnt? Das heißt, es gibt keine Bank mehr, die so viel Geld auf das Konto legen lässt, dass ihr es nicht halten könnt. Zeig mir einen Christen, der nach dem lebt, der so viel Geld hat, dass die Bank sagt, tut mir leid, einlegen geht nichts mehr. Da sind schon Milliarden drauf auf diesem Konto. Wir nehmen nichts mehr von ihrem Geld. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die diese Verheißung erlebt, aber viele, die darauf bestehen, sie müssen es tun, weil sonst sind sie verflucht. Warum? Ich werde dir was sagen. Ich bin gesegnet in Christus. Und da ich in Christus besegnet bin, ist der Segen in mir so manifest, dass ich mein Herz überfüllt bin, dass nichts anderes gibt, als ich will nur weggeben. Ich will nur geben, geben, geben, geben. Wenn wir den neuen Bund ergriffen haben und verstanden haben, dann wird die Großzügigkeit zu einem der herrlichsten Dinge in deinem Leben. Frag meine Frau. Es ist unwahrscheinlich. In den letzten 4 Jahren hat der Herr uns über 500.000 Euro gegeben für unsere Waisenhäuser. Über 500.000 Euro. Und wenn du mich fragst, woher? Einmal mitten in der Nacht war ich im Gebet. Plötzlich wird der Raum, der dunkel ist, hell. Und vor mir steht ein Engel, legt der Gurtstapel auf den Tisch und verschwindet mit einem Lächeln im Kopf. Wir könnten euch Geschichten erzählen, ich habe hinten ein Buch über göttliche Versorgung. Wir könnten euch Geschichten und Geschichten und Geschichten erzählen. Als ich gelernt habe, das, was mir gegeben wurde im neuen Bund, aus nehmendem Glauben anzunehmen, hat sich alles in meinem Leben verändert. Und was wir verstehen müssen, und das ist so wichtig, und ich werde mehr noch darüber lehren, heute Abend oder vielleicht morgen. Was wir verstehen müssen, und das ist so wichtig, du kannst nicht mischen. Das kannst du irgendwo tun, aber nicht beim Bund und mit Gott. Du musst dich entscheiden, lebe ich ganz nach dem neuen Bund oder lebe ich ganz nach dem alten Bund? Der alte Bund ergibt keinen Sinn, weil der ist gemacht von zwischen Gott und Israel. Du bist kein Israelit. Also gibt der alte Bund keinen Sinn. Er hat sich aufgelöst, also gibt er keinen Sinn. Und was ist das Problem? Wir leben im neuen Bund, aber ein bisschen mischen wir noch rein vom alten Bund. Eine paar Kleinigkeiten mischen wir noch hinzu. Wenn ich nur denke an die Lieder, die in unseren Gemeinden gesungen wird, stellt's mir die Haare am Rücken auf. Oh, Himmelswillen. So viel Vermischung von alten Bund und neuen Bund, wo wir versuchen, Gott zu überzeugen, Dinge zu tun, die er schon längst getan hat. Und wisst ihr, ich werde euch zeigen, wie diese Vermischung so tief in uns allen drinnen sitzt. Und dieses Wochenende hoffe ich, dass der Heilige Geist, und vertraue ich, dass der Heilige Geist euch das rausräumen kann. Bei uns in Österreich sagen wir, dass er das Hai überrammen kann. Dass er euch das rausräumen kann, damit ihr in der einfachen, simplen Wahrheit des Evangeliums leben könnt. Zum Beispiel eine Frage an euch, vorausgegriffen. Eine Frage. Wer von euch hier hat irgendwann einmal, und ihr braucht die Hände nicht heben, ihr beantwortet für euch selbst. Wer von euch hier hat irgendeinmal Gott darum gebeten, dass er euch mehr Liebe gibt für eine bestimmte Person? Haben wir alle schon gemacht. Oh Herr, bitte gib mir mehr Liebe für diese Person. Was für ein absurdes Gebet des alten Bundes. Aber Rainer, das ist so schwer, diese Person zu lieben. Wisst ihr, warum schwer ist? Weil wir nicht verstanden haben, wie der neue Bund funktioniert. Ich habe leider nur 5 von meinen 17 Büchern auf Deutsch, aber ein 6. kommt jetzt gerade raus. Die wollen es noch vor Weihnachten rausbringen. Das ist ein Buch über die vollkommene Liebe. Wisst ihr, warum das Gebet so absurd ist? Herr, gib mir mehr Liebe für diese Person. Hört zu, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Durch den neuen Bund wurde die Liebe Gottes in mein Herz gegeben. Und wir beginnen jetzt Gott um Dinge zu bitten, die er bereits getan hat. Das zeigt, wir vermischen den alten Bund mit dem neuen Bund. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Wenn sie ausgegossen worden ist in dein Herz, dann ist dein Herz erfüllt mit der Liebe Gottes. Dass du nicht gelernt hast, darin zu wandeln, ist eine andere Sache. Aber was wir tun ist, wir vermischen diesen alten und neuen Bund und wir versuchen in unserem Gebetsleben ständig Gott zu überzeugen von Dingen, die er tun soll. Und was machen wir dann? Dann laufen wir von Befreiung zu Befreiung zu Befreiung und sind nie befreit. Römer Galater 5, Vers 1 sagt Folgendes. Zur Freiheit hat Christus uns... Lesen wir es noch einmal. Er hat uns berufen oder frei gemacht? Aha. Zur Freiheit hat Christus uns... Wenn er dich frei gemacht hat, warum musst du irgendwo hinlaufen, um frei gemacht zu werden? Aber Reinhard, da ist ja noch so viel. Schau mein Leben an. Ja, genau. Was wir lernen müssen, ist in der Wahrheit des neuen Bundes durch nehmenden Glauben zu leben. Und wenn wir das lernen, dann jagen wir nicht ständig irgendwas hinternach, was uns schon lange gegeben wird. Hör zu. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Ich lehre so gerne über das Gebet des neuen Bundes, aber das ist nicht für heute dran. Aber hör zu. Ein simpler Unterschied ist dieser einfache. Im alten Bund war ich hier, dann habe ich zu Gott gebetet, und dann habe ich in die Zukunft geschaut und gewartet, dass er auf mein Gebet reagiert. Das ist das Gebet des alten Bundes. So beten die meisten Christen noch. Im neuen Bund bin ich aber so. Ich bin hier und ich schaue nicht noch vor und warte, dass Gott irgendwann einmal das tut, worum ich mich bitte. Ich schaue zurück aufs vollbrachte Werk des Kreuzes und ich sage, Jesus, danke, für 2000 Jahre hast du mich frei gemacht. In diese Freiheit wandle ich jetzt. Schau, was der Paulus sagt. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht fest. Steht fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft halten. Also was Paulus uns nicht sagt, schaut, dass ihr mehr Freiheit kriegt und mehr Befreiung kriegt und mehr Befreiung kriegt und bittet Gott um mehr Befreiung. Er sagt, steht fest in dem, was bereits geschehen ist. Und so viele unserer Gebete sind ein ständiges Versuchen, Gott zu überzeugen von Dingen, die er bereits getan hat. Gib mir meine Liebe. Ich hatte 2014, glaube ich, 2016 war es. 2016, weil es war zu unserem 30. Hochzeitstag. Da hatte ich 3 Nächte, die waren verrückt. Also wirklich verrückt. Ich habe meiner Frau seit vielen, vielen Jahren versprochen, sie auf eine Kreuzfahrt zu nehmen. Wir waren nie auf einer Kreuzfahrt und sie wollte eigentlich immer gehen. Und ich habe gesagt, zum 30. Hochzeitstag gehe ich mit ihr auf eine Kreuzfahrt in die Karibik. Und ich habe ihr versprochen, ich habe gesagt, Liebling, 7 Tage, die gehören nur dir. Handy wird nicht eingeschaltet, nur dir, 7 Tage. Und 3 Nächte hintereinander hat Gott mich nicht schlafen lassen. Einmal hat er mich aufgeweckt und hat mich im Geist in ein anderes Land versetzt. Im Geist oder körperlich weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber er hat mich in ein anderes Land weit weggenommen. Und ich war in diesem Land, über diesem Land, im himmlischen Bereich. Und da war ein interessanter Kampf. Da waren gerade Wahlen in kurzen Wochen. Und da war ganz etwas Schlimmes, ist da abgelaufen in der geistlichen Welt. Und Gott hat gesagt, rein, und ich brauche dich, um zu kämpfen, damit der Feind nicht das machen kann in diesem Land, was er will, nämlich das Land zu zerstören. Und ich war etwa 3 Stunden in diesem anderen Land und dann war ein herrlicher Kampf und dann war ich wieder zurück. Dort, wo ich in dem Zimmer war, schrieb ihm mein Tagebuch, wer die Wahlen gewinnen wird. Alle Umfragen haben das Gegenteil gesagt, niemand hat es geglaubt und dann war ein Schock, dass es doch so war. Und eine andere Nacht hat der Herr mich aufgeweckt und er war plötzlich so stark in diesem Raum und ich wusste, jetzt kommt was ganz Außergewöhnliches. Ich bin aufgestanden, bin rausgegangen in das andere Zimmer, das wir gehabt haben auf diesem Kreuzfahrtschiff. Das war so ein Zimmer mit so einer kleinen Tür dazwischen. Und ich wollte meine Frau nicht aufwecken. Ich bin raus und ich wusste, jetzt kommt was. Jetzt kommt ganz etwas außergewöhnlich mit dem Herrn. Und ich habe gesagt, Herr, was ist das? Was ist das? Was willst du mir sagen? Der Herr hat mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Reinhard, einer der größten Traurigkeiten meines Herzens ist der Mangel an nehmendem Glauben im Leben meiner Kinder. Und ich habe gesagt, Herr, was ist nehmender Glaube? Das kenne ich nicht aus der Bibel. Was bedeutet das? Und er hat zu mir gesagt, nehmender Glaube ist Glaube, der aufhört zu beten und zu bitteln um Dinge, die ich bereits ganz klar durch den neuen Bund gegeben hat. Der einfach Danke sagt, es glaubt und beginnt zu handeln, als ob es Realität ist. Und der fehlt im Leben meiner Kinder und der macht mein Herz so traurig. Und ich habe gesagt, Herr, warum macht dich der Mangel an nehmendem Glauben so traurig im Leben deiner Kinder? Und ich spürte den Schmerz im Herzen Gottes wie ganz selten in meinem Leben. Und der Herr hat zu mir gesagt, wenn meine Kinder nicht aus nehmendem Glauben leben, dann ist es so, als ob sie auf das Kreuz hingehen, als ob sie Jesus, meinen Sohn, der am Kreuz gehangen ist, ins Gesicht spucken und ihm eine Ohrfeige geben und sagen, ich glaube nicht, wofür du bezahlt hast. Und das betrübt mein Herz so sehr. Und plötzlich wurde mir bewusst, wie viele Dinge durch den neuen Bund uns gegeben wurden, die Christus bezahlt hat, aber wir nehmen sie nicht an. Und dann sagte der Herr zu mir, Reinhard, von morgens bis abends versuchen meine Kinder mich zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben, aber von morgen bis abends versuche ich meine Kinder zu überzeugen, dass ich ihnen alles geschenkt habe in Jesus Christus. Und das ist das Zentrum des neuen Bundes. Es wurde uns alles durch Christus geschenkt. Es ist tatsächlich vollbracht. Und wir leben in dieser Vermischung. Ja, der neue Bund ist toll. Ja, ich lebe aus Gnade. Ja, ich lebe und so weiter und so fort. Aber dann mischen wir wieder so viele Dinge hinein, die nichts zu tun haben mit dem neuen Bund. Und dann können wir die Fülle des neuen Bundes niemals erleben. Das ist absolut ausgeschlossen und das kann es nicht geben. Schau mal, was Jesus im Lukas Kapitel 5, Vers 36 sagt. Da macht Jesus eine Aussage, die viele von uns kennen, aber eigentlich nicht viele verstehen. Er sagt, du kannst nicht einen neuen Flecken auf ein altes Kleid geben. Er sagt, du kannst nicht neuen Wein in alte Schläuche geben. Was sagt er? Du wirst alles verlieren. Die Schläuche platzen, du wirst alles verlieren. Und da wurde jahrelang und Jahrzehnte Jahre und Jahrhunderte Jahre wurde diskutiert, was hat Jesus damit gemeint? Er hat die alten Gemeindestrukturen gemeint und das Neue, das er tut. Aber wisst ihr, der Zusammenhang ist ganz klar, wenn du im Kontext schaust, es geht um den alten Bund und den neuen Bund, es geht um das Gesetz und um die Gnade. Die Pharisäer, die haben sich beschwert bei Jesus. Moment einmal, du isst mit den Sündern. Rabbi darf das nicht tun. Du bist heilig, die sind schlecht. Da gibt's keine Vermischung. Dann haben sie sich weiterhin beschwert. Unsere Jünger und die Jünger von Johannes des Täufers, die fasten und die beten viel und deine Jünger, die essen die ganze Zeit. Das war das Problem. Die einen lebten im Gesetz und die Jünger lebten nicht unter dem Gesetz. Und das war ihr Konflikt. Und anstatt Jesus ihnen irgendeine andere Lehre zu geben, sagte ihnen folgende Sache. Er sagte ihnen ein Gleichnis, er hat immer wieder Gleichnisse gesprochen. Und schau dir bitte den nächsten Vers an. Vers 37 bitte. Und niemand tut neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Neue die Schläuche zerreißen und er wird alles verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Was Jesus damit sagt, ist folgendes. Wenn du den alten Bund und den neuen Bund in deinem Leben, in der Praxis vermischt, dann wirst du alles verlieren. Du wirst nicht die Fülle des neuen Bundes leben und du wirst auch nicht den Segen des alten Bundes, wenn du ihn halten würdest, leben, weil du ihn ja nicht halten kannst. Das heißt, am Ende ist alles verdorben. Und wenn ich heute hineinschaue in die Gemeinden auf der ganzen Welt, wo überall ich herumkomme, dann sehe ich genau das. Ich sehe frustrierte Christen, ich sehe Christen, die Depressionen haben, ich sehe Christen, die sich abkämpfen, ich sehe Christen, die keine Zukunftsvision haben, ich sehe Christen, die keine Hoffnung haben, ich sehe Christen, die nicht mehr ein- und auswissen, ich sehe Christen, die die Schnauze voll haben, ich sehe Christen, die nicht mehr in die Gemeinde gehen wollen, ich sehe Christen, die einfach so ausgelaugt sind. Warum? Wir haben vermischt. Alten und Neuen. Neuer Bund glauben wir eh, aber ein bisschen müssen wir noch reinnehmen vom alten Bund. Und plötzlich ist alles verdorben. Und schau mal die nächste Aussage an, die Jesus hier macht in Vers 38. Schau mir dir mal das an. Sondern neuen Wein tut man in neue Schläuche und beide werden zusammen erhalten. Das heißt, das Neue muss mit dem Neuen zusammen sein. Du kannst nur im neuen Bund leben oder im alten Bund, du kannst diese Sache nicht vermischen. Und dann kommt eine Aussage, die mir jahrelang den Kopf zerbrochen hat, im Vers 39. Und niemand will, wenn er den alten getrunken hat, alsbald den neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Hör zu, Jesus spricht im Zusammenhang vom alten und neuen Bund und dann sagt er, die den alten Bund erlebt haben, die wollen den neuen Bund nicht. Und genau das erlebe ich überall auf der Welt. Wo ich hinkomme, sagen die Leute, Reinhard, hör auf mit dieser Lehre, du verleitest die Leute ja zum Sündigen. Reinhard, hör auf mit dieser Lehre, der neue Bund, alles ist vollbracht. Du erziehst die Christen ja zur Faulheit. Reinhard, hör auf mit dieser Lehre, es ist alles bereits geschehen und nur der neue Bund. Hör auf, denn was das Resultat davon wird ja furchtbar. Warum? Überall auf der Welt, die Leute wollen den neuen Wein nicht alsbald. Weil der alte, der ist so bequem. Da gebe ich meine 10%, dann ist es erledigt. Da mache ich meine halbe Stunde Gebet jeden Tag und das ist alles erledigt. Kann ich da wieder Hackerl machen, ich muss Deutsch reden. Dann mache ich wieder meine Fastenzeit, einmal in der Woche einen Fastentag. Kann ich hier wieder ein Häkchen machen, habe ich das wieder abgehakt. Ich will das. Wir wollen ja den Führer, der uns die Regeln gibt und auferlegt und sagt, das und das machst du schön, dann hast du das Resultat, passt schön, danke, aus, fertig. Und wenn du plötzlich hineinkommst und sagst, lass dich vom Heiligen Geist leiten, dann sagen die Leute, na, das, Moment, Reinhard, sag mir, was ich tun soll, was hast du denn für mich geplant? Sag mir, Reinhard, ich habe diese Entscheidung zu treffen, was soll ich tun? Und ich sage, keine Ahnung, frag den Heiligen Geist. Na, aber das mag ich gar nicht, sag mir, was ich zu tun habe. Ich bin nicht Heiliger Geist, frag ihn. Und die Leute, die gelernt haben und über Jahre hinweg in diesem alten Bund, in dem Gesetz gelebt haben, die wollen alsbald den Neuen nicht. Aber wisst ihr, was ich sage? Wenn sie einmal wirklich getrunken haben vom Neuen, dann wollen sie den Alten nicht mehr. Aber die erste Reaktion, ich sehe das von Pastoren auf der ganzen Welt, die erste Reaktion ist immer das, den Neuen, den will ich nicht. Na, der Alte ist ja bequemer, der ist besser, der ist gut. Da kann ich es kontrollieren. Hör zu. Das habe ich, glaube ich, Reiniger nie gesagt. Ich bin seit 17 Jahren in Polen involviert. Ich trage die Arbeit in Polen in meinem Herzen. Ich bin sehr eng mit Polen und mit Reini verbunden. Und wir haben jahrelang dort hinein investiert. Und es war immer schön. Aber eigentlich habe ich mir immer mehr erwartet. Obwohl, es war immer schön. Und vor einigen Jahren, da plötzlich gab es diesen Klacks. Plötzlich, ich kann mich heute noch sehen, es war verrückt. Und plötzlich, da knackte was in der Atmosphäre. Und ich wusste, jetzt geht was los. Jetzt geht was los, worauf wir lange gewartet haben. Und was wir in den letzten Jahren in Polen erlebt haben, ist unbeschreiblich für mich. Unbeschreiblich. Die wirklich, alleine wenn ich denke, wie viele Menschen Kuba alleine zu Jesus geführt hat, ist unbeschreiblich. Wenn ich an Fabian denke, wenn ich denke, ich war in Krakau und habe ein Meeting gemacht. Und in Krakau, in dieser Stadt, die urerzreligiös ist, da gibt es, mir ist gesagt worden, keine einzige Freikirche, die über 100 Leute hat. Und die bekriegen sich alle gegeneinander. Keiner redet mit niemandem. Kein Pastor redet mit dem anderen. Und ich kam dorthin und ein Mann, der 20 Jahre Jesuitenpater war, Priester war, der hat sich bekehrt und hat Jesus erlebt. Und Jesus hat ihm die Gnade so gezeigt, er ist klein und hässlich und hat ihm eine große, hübsche Frau geschenkt. Jetzt nicht hässlich, aber nicht so hässlich. Aber doch, er ist einfach nichts Besonderes. Seine Frau ist wunderschön. Für mich ist einfach so ein herrliches Bild, weißt du. Das war jetzt nicht abwertend gemeint. Er ist ein Mann, den ich liebe von ganzem Herzen. Nein. Das war nicht ablehnend. Der weiß das. Aber er ist so, weißt du, so richtig dieser kleine Dicke, diese große, wunderschöne, hübsche Frau, viel jünger als er. Das hat Gott so toll zusammengeführt. Auf jeden Fall. Und Fabian, er hat zu mir gesagt, Reinhard, mach mal was in Krakau. Und ich habe gesagt, okay, mach mal was. Und er hat dort begonnen, das Evangelium zu predigen und hat ein Grüppchen von 60 Leute, 70 Leute, 80 Leute vielleicht. In etwa. Hat vielleicht so keine Gemeinde, kein Gemeindegebäude, sondern einfach so in Hauskreisen. Und er sagt, okay, mach mal was, miet mal ein Lokal. Das war so, oben war ein Geschäft, unten war ein Raum. Und wir waren am Abend bei ihm, Reini und ich und meine Übersetzerin. Und es war eine katastrophale Nacht. Ich habe, ich glaube, eine Stunde geschlafen etwa. Der Grund war nicht, weil ich mit Reini im Bett teilen musste, sondern der Herr hat mich einfach aufgeweckt. Nach einer Stunde Schlaf war für mich die Nacht zu Ende und ich konnte nicht mehr schlafen und ich ging runter. Und als ich runterging im Haus, da sah ich, die Tür ist offen und da schlaf der Fabian mit seiner Frau. Da war keine Tür und ich dachte mir, um Himmels Willen, wenn ich jetzt die Rest des Nachts hier im Gebet verbringe, dann wache ich die zwei auf. Dann habe ich meinen Enkeln befohlen, ihre Finger in die Ohren von den beiden zu geben, damit sie nichts hören. Und das haben sie dann auch brav gemacht. Und dann habe ich die Rest des Nachts im Gebet verbracht. Und als ich dort sitze auf der Couch, im Gebet und zur Zeit mit dem Herrn verbringe, da sagt der Herr zu mir, Reinhard, morgen gebe ich dir ein prophetisches Zeichen als Beweis, für welche große Erweckung ich in Polen schenken werde und welche große Herrlichkeit über dieses Land kommen wird. Und ich habe gesagt, Herr, was ist der Beweis? Und der Herr hat zu mir gesagt, der Raum wird bummvoll sein und Leute werden von überall herkommen. Und um 6 Uhr in der Früh stand Fabian auf und ich sagte, Fabian, wie viele Leute werden heute kommen? Und er hat gesagt, niemand weiß es, niemand kann es abschätzen. Vielleicht 60, 70, 80, vielleicht wären es 100. Der Raum hatte 300 Plätze und der war aus den Nähten zum Platzen. Ich glaube, da war kein Sitzplatz mehr, gell? Leute sind, glaube ich, sogar gestanden. Und als der Raum sich gefüllt hat mit über 300 Leute und ich stand da drinnen und mein Herz ist explodiert in meiner Brust und ich habe plötzlich gewusst und klar gesehen, das ist es. Und wisst ihr, und das Gewaltige, das Herrliche, das Gewaltige, was wir in Polen erleben, ist, dass Leute jahrelang unter dieser Knechtschaft gelebt haben, unter dieser Vermischung von alt und neu. Und plötzlich wirkt der Herr etwas, was so gewaltig ist, was so großartig ist, weil die Leute geschmeckt haben, es gibt eine herrliche Realität, es gibt ein Christenleben in Freiheit. Und Leute sind von überall hergekommen an diesem Vormittag. Und wisst ihr, und als ich das gesehen habe, wie alles, das dazu wirken beginnt in Polen, da habe ich mir so persönlich gedacht, als Mann, der in Gemeindegründungen involviert war und selbst in Österreich Gemeinden gegründet hat und in anderen Ländern dieser Welt in Gemeindegründungen involviert war, da habe ich mir so gedacht, jetzt müssen wir das alles gut strukturieren, damit das alles jetzt gut, wirklich nichts verlieren. Und ich werde nie vergessen, wie eines Tages der Herr zu mir sagt, Reinhard, nimm die Finger von dem, was ich tue. Das ist mein Werk und nicht deins. Nimm die Finger von dem, was ich tue. Und ich habe gesagt, okay, Herr, halte meine Hand zurück. Es soll organisch sein, es soll natürlich sein, es sollen Gemeinden des neuen Bundes sein, es soll Leben fließen. Und wisst ihr, das war so ein Erlebnis mit Gott, wo der natürliche Instinkt mit mir gesagt hat, okay, jetzt werden wir das alles schön nett, toll organisieren und strukturieren. Bitte, ich rede nicht gegen Strukturen, ich bin nicht gegen Strukturen, hört mich nicht falsch, sagt nicht, was ich nicht sage. Aber wir machen oft die Struktur zum Wesentlichen, anstatt den Leib Christi in organischer Form wachsen zu lassen im neuen Bund. Und zu vertrauen, dass der neue Bund wirklich funktioniert. Und wir müssen diese Vermischungen rausgeben. Wir müssen verstehen, wenn wir weiterhin mischen, wir werden alles verlieren. Der Schlauch wird platzen und nichts werden wir halten können. Und viele, so viele Menschen, die versuchen immer, die beginnen zu erkennen, dass es im Leben einen neuen Bund gibt. Aber sie wagen sich noch nicht, diese letzten alten Dinge des alten Bundes loszulassen. Und das müssen wir einfach tun. Wir dürfen nicht verwechseln, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Alten Testament und dem Alten Bund. Das ist ein Fehler, den sehr viele machen. Leute haben zu mir gesagt, ah, der Rainer, der haltet nichts mehr vom Alten Testament. Der Rainer, der glaubt nur mehr ins Neue Testament. Hör zu, 1. Mose bis Maleachi ist das Alte Testament. Matthäus bis Offenbarung ist das Neue Testament. Das Alte Testament ist nicht dem Alten Bund gleichzusetzen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Alte Bund ist eine Vereinbarung, den Gott mit Volk Israel eingegangen ist, um ihnen zu zeigen, so gehe ich jetzt mit euch um. Ihr haltet euch an die Gesetze, ich segne euch, ihr haltet euch nicht, ihr seid verflucht. Ist das Alte Testament gut zu lesen? Ja. Ist das Alte Testament gut zu studieren? Ja. Sind die Schriften im Alten Testament das Wort Gottes? Ja. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir das Alte Testament durch die Brillen des Alten Bundes lesen, das ist das Problem. Ja, aber Reinhard, es ist ja alles das Wort Gottes? Nein, ist es nicht. David hat gesagt, hau ein die Zähne meiner Widersacher. Das hat Gott nicht gesagt. Ist es das inspirierte Wort Gottes? Ja. Wollte Gott, dass es Teil der Bibel ist? Ja. Hat der Heilige Geist es inspiriert, um es in die Bibel hineinzugeben? Ja. Hat es Gott gesagt oder David gesagt? Und was wir verstehen müssen ist, wenn wir nicht die gesamte Bibel, aber auch das Alte Testament durch die Brillen, durch das Verständnis des vollbrachten Werks des Kreuzes lesen, dann kommen wir in so viele Konflikte hinein. Wir nehmen dann Aussagen von Hiob und sagen, ja, das sagt das Wort Gottes, das sagt nicht das Wort Gottes, das sagt die Bibel und das hat Hiob gesagt. Und am Ende selbst wurde er getadelt. Und das Problem geschieht folgendes, wir verwechseln das Alte Testament mit dem Alten Bund. Und plötzlich lesen wir alles einfach, ob alles so jetzt heute für mich anzuwenden wäre und nicht mehr zu verstehen, dass der neue Bund war immer schon der Plan Gottes und du siehst ihn auch im gesamten Alten Testament. Wenn du beginnst, die Bibel zu lesen durch die Brillen des neuen Bundes, dann siehst du Christus und das vollbrachte Werk überall. Ganz am Anfang beim Sündenfall. Was sehen wir da? Der Mensch machte sich selbst Kleidung, Gott sagte, nein, so geht's nicht. Es muss ein Tier sterben. Es muss Blut fließen. Ich kleide dich. Ich bin deine Gerechtigkeit. Es ist vollbracht. Und wenn wir lernen, die Bibel zu lesen durch die Brillen des neuen Bundes, plötzlich sehen wir Christus überall in der Bibel. Plötzlich sehen wir die Güte Gottes überall in der Bibel. Plötzlich sehen wir das Wort Gottes auf eine ganz andere Art und Weise. Und wir müssen wirklich einfach zu dem Verständnis kommen, dass alles das, was das Wort Gottes ist, ist wichtig für uns zu lernen daraus und zu studieren. Aber wir müssen alles lesen durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Gott geht mit mir nicht anders um, außer der ich in Christus heute bin. Das ist der neue Bund. Schau mal an, wie der alte Bund überhaupt nicht funktioniert hat. Was war das Erste, das Gott gesagt hat? 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausgeführt hast. Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Das war das erste Gebot. Haben sie das Gebot gehalten? Mose war kaum vom Berg herunter mit dem Gebot. Da haben sie das Gebot schon gebrochen. Sie haben schon einen anderen Gott gemacht, ein goldenes Kalb. Aber das war der Bund. Die haben den Bund gebrochen, bevor er noch gemacht war. Und wisst ihr, was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Wenn wir in einer Vermischung des alten Bundes und neuen Bundes leben, dann müssen wir Folgendes akzeptieren. Wir entscheiden uns, mit Gott in einer Verbindung zu stehen, gemäß dem alten Bund. Und der geht ganz einfach. Halt die Gesetze, bist gesegnet, halt sie nicht, bist verflucht. Und jetzt pass auf Folgendes. Die Regel war ganz einfach des alten Bundes. Du musstest alle 613 Gesetze ständig halten. Ständig. Und hier ist, was viele Christen wollen. Den Segen nehme ich immer. Gott segne mich, Gott segne mich, Gott segne mich, Gott segne mich. Den Segen nehme ich immer. Aber Fluch will ich nicht. Aber nach wie vor will ich Gott gegenübertreten, gemäß dem Regeln des alten Bundes. Ich muss die 10 Gebote halten, weil wenn ich die 10 Gebote nicht halte, dann haut es nicht hin zwischen Gott und mir. Und plötzlich vermischen wir diese zwei Bünde und wir leben in Teil alten, Teil neuen Bund. Wir verstehen nicht, warum in unserem Leben so viele Dinge nicht hinhauen. Wir verstehen nicht, warum wir ständig Glück nachjagen, dass wir nie leben. Wir verstehen nicht, weil es da keine Freude gibt und keinen Frieden gibt. Weil wir immer noch in diese Vermischung hineinleben. Und Jakobus sagt uns ganz klar in Jakobus 2, wenn du ein Gesetz brichst, hast du sie alle gebrochen. Und keiner von uns ist in der Lage, 613 Gesetze Tag und Nacht zu halten. Niemand von uns. Und darum, was wir einfach verstehen müssen, ist, wir müssen dieses Gedenken, dieses Denken, diese Gedanken, diese verrückte, verkorkste Idee, dass Gott mit uns umgeht, demnach, wie ich seine Gesetze halte. Gott geht mit mir demnach um, weil ich in Christus eine neue Schöpfung geworden bin. Und dann sagen Leute immer wieder, aber Reinhard, wenn du das wirklich so predigst, dann werden ja Leute einfach zur Sünde animiert. Aber jetzt werde ich dir mal was sagen. Ich greife jetzt auch ein bisschen vor. Ist Sünde nicht mehr wichtig? Ist Sünde egal? Nachdem Gott mir nur mehr im neuen Bund gegenübertritt und der neue Bund hängt von Christus ab und nicht von mir, also ist es egal, wenn ich sündige. Ich habe in Polen eine Schockwelle ausgelöst, die bis nach Brasilien zurückgegangen ist. Ich werde die Sache nicht sagen, die ich dort gesagt habe, aber selbst in Brasilien haben sie mir, irgendwie haben die das gehört, irgendjemand, der doch Englisch spricht, hat diese Predigt auf Podcast gehört und dann haben sie mich schon zum Rapport gerufen. Das war ein bewusst extremes Beispiel, weil ich bewusst wollte, dass dieser alte Bunddenken geschockt wird. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du heute hier sündigen würdest, würde Gott dich für deine Sünde strafen? Absolut nicht. Wenn ich heute Abend fremd gehe, würde Gott mich strafen fürs Fremdgehen? Ihr seid euch nicht alle sicher. Was glaubst du, Liebling? Würde Gott mich strafen, wenn ich heute Abend fremd gehen würde? Nein. Gott nicht, aber heimtrauen darfst dich auch nicht mehr. Hör zu. Es sind drei Dinge, die wir verstehen müssen im neuen Bund. Ganz wichtig. Strafe, Züchtigung und Konsequenzen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden haben. Alle meine Sünden, für jede Sünde wurde von Christus am Kreuz bezahlt. Es gibt keine Strafe mehr für irgendeine Sünde. Wenn Gott mich strafen würde für irgendeine Sünde, egal welche Sünde ich begehe, dann wäre Gott völlig ungerecht. Warum? Denn er hätte zwei Personen für die gleiche Sünde gestraft. Denn Gott hat Christus bereits gestraft für meine Sünde. Ja, was ist, Reinhard, nachdem ich mich bekehrt habe, wenn ich dann willig sündige? Es gibt so viele Bibelstellen, die wir nicht verstanden haben, weil wir den neuen Bund nicht verstanden haben. Wenn ich in Christus bin, durch den neuen Bund und den Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes, kann Gott mich nicht mehr strafen für meine Sünde, egal wie gravierend und schlimm die Sünde ist. Denn Christus wurde bereits gestraft für meine Sünde. Ja, aber Reinhard, dann ist es doch egal, wenn wir sündigen. Ist absolut nicht egal. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, Wir haben einen liebevollen Vater, der uns so sehr liebt, dass er weiß, dass die Sünde mich total zerstört und er mich dadurch nicht in die Zerstörung laufen lassen wird, sondern er mich aus Liebe züchtigen wird. Ich habe nicht Zeit, darüber einzugehen, in meinem Buch schreibe ich ein ganzes Kapitel drüber. Die Züchtigung Gottes, wenn wir die verstehen, die ist etwas Herrliches, nicht etwas Angstzumachendes. Es wurde uns so erklärt, du machst einen kleinen Fehler und schon haut er deine drüber. Ah, das war die züchtigende Hand Gottes. Absolut nicht. Im griechischen Urtext ist es ganz klar, Gott züchtigt in erster Linie, indem er dich lehrt und erzieht. Und wenn wir weiter sündigen und störrisch sind und absolut uns abwenden von dem, was Gott für uns hat, obwohl er uns immer wieder unterrichtet und lehrt und versucht zu erziehen, dann wird Gott zu der nächsten Form der Züchtigung greifen, nämlich er wird die Sachen, die wir tun, ans Licht bringen. Jetzt habe ich gesehen, dass ich fremdgegangen bin. Um Gottes Willen ist das peinlich, jetzt schau mich mal. Und die Bibel beschreibt das ganz klar im Hebräerbrief. Und was die Bibel im Hebräerbrief so klar beschreibt, ist, das einzige Motiv, das Gott hat in der Züchtigung der Kinder gegenüber, ist Liebe und Liebe und nur Liebe. Niemals, weil er sauer ist auf dich, weil du gesündigt hast. Niemals. Und wenn wir wirklich verstehen, wie Gott züchtigt und sein Motiv der Liebe und wie sehr er für mich ist und niemals gegen mich, dann werden wir lernen, nicht in Sünde zu leben, sondern lernen zu leben, ihm wohl zu gefallen. Und der dritte, was wir verstehen müssen, sind die Konsequenzen der Sünde. Und da wir den alten Bund so vermischt haben mit dem neuen Bund und da wir so viel religiöses Denken in unserem Kopf gehabt haben und da wir so viel Vermischung zwischen Gesetz und Gnade haben, geschieht Folgendes. Wir erleiden die Konsequenzen der Sünde und diese religiösen Geister, denen wir geglaubt haben, die sagen uns, das war jetzt Gott. Zum Beispiel, würde ich heute Abend fremdgehen, was wären die Konsequenzen? Meine Frau wäre sauer auf mich. Ich weiß nicht, wie viele von euch verheiratet sind. Wer möchte gerne mit einer Frau, die sauer auf ist, unter einem Dach leben? Ich nicht. Furchtbare Konsequenz. Zweite Konsequenz. Der Reini, wie man in Österreichisch sagt, der Reini tät mir eine Braken. Du kannst sicher sein, der Reini wäre sofort im nächsten Flieger, wäre drüben in Brasilien, der würde mich schnappen, einmal die Wand hochhalten und... Meine zwei Söhne, die in Amerika leben und erwachsen sind, die würden stinksauer auf mich sein. Was hast du der Mama angerichtet? Ich hasse dich, Papa, ich hasse dich. Würde ich ganz sicher zumindest mein Älterer sagen. Die Konsequenzen sind furchtbar. Ich könnte eine sexuelle Krankheit mir aufgabeln. Und. Und was geschieht? Ah, Gott hat Reinhard AIDS gegeben, weil er fremdgegangen ist. Wir verwechseln Konsequenzen mit Strafe. Gott straft einen Christen nicht für seine Sünden, weil er Christus für unsere Sünden gestraft hat. Das ist die Realität des neuen Bundes. Gerecht bin ich durch das vollbrachte Werk Christi und nicht durch das, was ich gut gemacht habe. Aber die Konsequenzen der Sünden, die bleiben auch im neuen Bund. Und wenn wir das verstehen und das begreifen, dann werden wir nicht mehr in Sünde überhaupt nur leben wollen. Und die Pastoren, die sagen, wenn du von der Gnade und vom neuen Bund predigst, dann animierst du die Leute zum Sündigen. Ich werde dir was sagen, das Gegenteil ist die Wahrheit. Die Bibel sagt, das Gesetz stachelt die Sünde an. Die Prediger, die predigen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Wisst ihr, was die produzieren? Schizophrene, depressive, frustrierte Christen, die geheim sündigen. Weil es darf niemand wissen. Es ist so. Weil niemand darf sehen, was ich jetzt gemacht habe. Also versuchen wir es alles im Geheimen. Wir lassen es im Finstern. Wir kehren es unterm Teppich. Und wenn wir in Gottes jetzt kommen, lachen wir. Ich bin der gute, brave, tolle Christ. Und drinnen ist er Dreck. Und das ist nicht der neue Bund, meine Freunde. Christus hat uns befreit von der Macht der Sünde im neuen Bund. Wenn wir das nur verstehen würden, dann würden wir im Sieg des neuen Bundes leben. Und wir müssen weg von dieser Mischung des alten und neuen Bundes. Wir müssen weg davon, dass wir immer wieder zurück wollen, ein bisschen was mit hineinmischen, damit ich doch vor Gott gut da. Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, die sie miteinander eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Sehr gut. Einer hat sich's gemerkt. Er kriegt von mir dann irgendwas Besonderes. Und wenn wir das nur ergreifen würden. Aber warum hat Gott das Gesetz dann gegeben? Das ist eine wichtige Frage. Ich werde nicht bis 17.30 Uhr machen. Ich denke, ihr seid schon müde für die Pause. Geht es ein bisschen noch oder soll ich aufhören? Geht es bei allen euch oder schafft es wir nicht? Sonst können wir ein bisschen Hampelmänner machen, ein bisschen aufstehen. Gebt mir ein bisschen noch, kleines bisschen noch. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Ja, Reinhard, aber Moment einmal. Wenn wir nicht nach dem Gesetz leben sollen, warum hat Gott überhaupt das Gesetz gegeben? Das ist eine wichtige Frage. Das Gesetz würde aus verschiedenen Gründen geben. Aber zuerst einmal folgender Grund. Das Gesetz wollte uns beweisen, dass wir dringend Jesus Christus und den neuen Bund brauchen. Schau mal Galater 3, Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Erzieher, unser Lehrer, auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Mit anderen Worten, das Gesetz hat dir immer wieder gezeigt, du schaffst es alleine nicht, du brauchst Christus. Du kannst selbst nicht gerecht werden, du brauchst Christus. Du glaubst, du schaffst es, aber du versagst wieder, du brauchst Christus. Das Gesetz wurde gegeben, damit wir uns selbst bewusst werden, wir können vor Gott nicht gerecht werden. Und dennoch versuchen es Christen jeden Tag. Ich werde nie vergessen, vor etwa 30 Jahren vielleicht, oder ich weiß nicht, waren es 20 Jahren, eines Tages stand ich auf in der Früh und ich hatte gerade 3 Tage hinter mir, die extrem waren. Also von ganz zeitig in der Früh bis ganz spät am Abend. Und ich war absolut so in dieser sehr busy Zeit und ich habe 3 Tage nicht Zeit gehabt, mir einfach im Stillen hinzusetzen und meine Bibel in Ruhe zu lesen, was ich sehr, sehr gern tue. Und nach 3 Tagen in der Früh stehe ich auf und da setze ich mich hin und ich nehme Zeit und ich lese die Bibel und das Erste, was in meinem Mund rauskommt, war Folgendes. Herr, es tut mir so leid, dass ich 3 Tage nicht die Bibel gelesen habe, bitte vergib mir. Und sofort hat der Herr zu mir gesagt, was hat das mit mir zu tun? Ich brauche nicht, dass du die Bibel liest. Ich habe sie geschrieben, ich kenne sie ja. Warum sagst du mir, dass es ein Problem ist, dass du die Bibel nicht gelesen hast? Du hast dir selbst wehgetan, mir hast du damit gar nichts angetan. Du hast dich nicht ernährt. Und plötzlich wurde mir bewusst, wie unwahrscheinlich viel altes Bund und vermischtes und religiöses Denken in unseren Köpfen drinnen ist. Und wisst ihr, das Gesetz zeigt uns immer wieder, du brauchst Christus. Und das war einer der Gründe, warum es gegeben wurde. Ein anderer Grund, warum das Gesetz gegeben wurde, ist natürlich, damit es das Leben des Volkes Israel geregelt hat. Denn unter den Gesetzen gab es ja nicht nur die 10 Gebote, da gab es ja 603 andere Gebote. Da gab es zivile Gesetze, da gab es moralische Gesetze, da gab es Gesetze des Zusammenlebens. Und Gott hat einfach durch die Gesetze geregelt, wie die miteinander umgehen müssen. Und darum, das Gesetz hat niemals den Sinn gehabt, vor Gott gerecht zu werden. Und die Pharisäer haben nämlich Folgendes gemacht. Jesus hat sich ständig angelegt mit den Pharisäern. Wisst ihr, was interessant war? Die Sünder, die haben Jesus geliebt. Die haben sich wohlgefühlt. Wisst ihr, was heute leider, und das sage ich mit einem sehr traurigen Herzen, einem wirklich traurigen Herzen. Wisst ihr, was heute in vielen Freikirchen die Realität ist? Der Pharisäer fühlt sich wohl und der Sünder fühlt sich abgelehnt. Das ist die Wahrheit. Derjenige, der nicht mit sich selbst zurechtkommt, derjenige, der jeden Tag alles versaut hat, derjenige, der seine Frau schlägt und der fremd geht und der hurt und der was weiß ich, welchen Dreck am Stecken hat, der fühlt sich normalerweise in der Gemeinde nicht wohl. Aber derjenige, der so toll und gerecht ist, weil er jede Woche 3-mal fastet und jeden Tag 2 Stunden betet und jeden Tag 14 Bibelverse auswendig, der fühlt sich wirklich wohl bei uns in der Gemeinde. Und der Zehnte bei ihm ist auch 11%. Aber wenn wir schauen, wie es bei Jesus war, da war es ganz anders. Bei Jesus hat sich der Pharisäer nicht wohlgefühlt, aber der Sünder hat sich wohlgefühlt. Johannes Kapitel 8, die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde, was hat Jesus gesagt? Wo sind sie, deine Verkläger? Sie sagte, Herr, keiner. Was hat Jesus gesagt? Dann verklage ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und wisst ihr, wir müssen als Gemeinden lernen, im neuen Bund zu leben. Nicht, dass Sünde nicht schlimm ist. Sünde ist schlimm, Sünde zerstört, Sünde hat horrende Konsequenzen. Sünde macht alles kaputt. Keine Frage. Aber das Problem der Sünde wird nicht gelöst durch dein Bravsein, durch dein dich anstrengen und durch deinen Versuch, Sünde zu überwinden. Nächste Woche geht mein Buch in Druck. Das Buch heißt Freiheit von Sünde. Und einer der Aussagen, die ich in dem Buch schreibe, ist folgendes. Wenn du im Sieg über die Sünde leben musst, ist eines der ersten Dinge, die du tun musst, aufhören zu versuchen, die Sünde zu überwinden. Lass mir das noch einmal sagen. Wenn du im Sieg über die Sünde leben willst, eines der ersten Dinge, die du tun musst, ist aufhören, versuchen, die über Sünde zu überwinden. Warum? Du kannst die Sünde nicht überwinden. Das hat der alte Bund uns gezeigt. Du schaffst es nicht. Niemand kann vor Gott gerecht werden. Niemand kann die Sünde überwinden durch Selbstdisziplin und durch Anstrengung. Wenn du das glaubst, dann bitte verlass Österreich und geh irgendwo anders hin, wo die Buddhisten sind. Geh in ein buddhistisches Kloster, geh in dich selbst und werde stille und überwinde durch deine ewige, was weiß ich, wie viele Reinkarnationen endlich das Problem der Sünde. Geht nicht und schaffst du nicht. Wie wurde das Problem gelöst? Das Problem wurde durch den neuen Bund gelöst. Römer, Kapitel 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Vers 2 sagt folgendes. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von der Macht der Sünde. Nicht wird mich frei machen, hat mich frei gemacht. Und was tun wir, indem wir versuchen, die Sünde zu überwinden? Wir kehren zurück zum alten Bund. Ja, aber Reinhard Galater 5 sagte Vers 17, ganz klar bis Vers 22, das ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Sage ich ja schon die ganze Zeit, wir haben so viele Bibelverse nicht verstanden, weil wir sie gelesen haben durch die Brille des alten Bundes. Diesen Kampf Geist und Fleisch, so wie er uns jetzt gesagt und gepredigt wurde, den gibt's gar nicht im neuen Bund. Ja, aber Reinhard, steht hier im Galater 5, Vers 17, steht nicht im Galater 5, Vers 17, hast du so gelesen. Steht aber nicht. Und ist auch das Erlebnis der meisten Christen. Warum ist der meisten Christen ist das Erlebnis? Weil wir so eine Vermischung von alten Bund und neuen Bund leben. Wenn du die Bibel im Kontext liest, ich habe mir jede einzelne Bibelstelle herausgeschrieben zum Schreiben dieses Buches, das jetzt rauskommt. Jede Bibelstelle herausgeschrieben, wo die Bibel, das Neue Testament, das Wort Fleisch verwendet. Jede einzelne Bibelstelle. Und ich habe das im Griechischen genauestens durchstudiert. Und weißt du was? Das Wort Fleisch wird wechselweise verwendet. Je nach Kontext bedeutet es andere Dinge. Die Bibel sagt sogar, dass Jesus im Fleisch war. Also Fleisch bedeutet nicht immer diese fleischliche Lust, dieser alte Mensch, diese sündhaftige Natur. Deine sündhaftige Natur ist mit Christus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben. Und wenn du das im Glauben durch den neuen Bundes annimmst, wirst du im Sieg über die Sünde leben können. Was war das Problem der Galater? Das Problem der Galater war folgendes. Erlösung durch Christus, durch die Gnade, durch den Glauben. Aber ich mische ein bisschen noch mit hinein durch die eigenen Werke. Das war das Problem. Das im Fleischwandeln der Galater war nicht die sündige Natur in ihr Leben einzulassen, sondern war ein Zurückzukehren und wieder mit hineinmischen des alten Bundes und des Gesetzes in das Werk der Gnade. Und das hat Paulus angekreidet. Solange du im Fleisch wandelst, kannst du niemals Gott wohlgefallen. Und dann hast du diesen ständigen Kampf. Ja, was soll ich wieder tun? Okay, ich werde die Sünde überwinden. Schau, was ich geschafft habe. Ich habe heute wirklich, heute bin ich gut gewesen. Ich habe den Kampf gegen die Sünde gewonnen. Ich bin heute im Geist gewandelt. Und darüber haben sich die Galater so herzlich gerühmt und so groß wichtig gefühlt. Und Paulus sagt, das geht so nicht, das kann man nicht tun. Denn wenn Paulus gemeint hätte, dass es diesen ständigen Kampf gibt zwischen alter Natur und neuer Natur, dann möchte ich etwas sagen. Das widerspricht der gesamten Lehre des neuen Bundes. Das widerspricht der gesamten Lehre, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Und so viele dieser Dinge haben wir falsch verstanden, weil wir immer wieder vermischen tun. Weißt du, als ich das gelernt habe, da war in meinem Leben ein Sieg und eine Veränderung, die ich mir eigentlich seit 20 Jahren gewünscht hätte. Wisst ihr, als der Herr mir diese Dinge geoffenbart hat, das nächste Mal war folgendes. Da kam die Versuchung zur Sünde und anstatt im Geist zu wandeln, im Geist zu wandeln, im Geist zu wandeln, im Geist zu wandeln, im Geist zu wandeln, ich muss das überwinden, ich werde das überwinden, ich werde das überwinden, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich überwinde das, ich überwinde das. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einfach Stopp gemacht, ich habe zurückgeblickt aufs Kreuz. Ich habe gesagt, Jesus ist vollbracht. brauche nicht mehr zu sündigen. Es ist vollbracht. Jesus, du bist herrlich. Meine sündige Natur wurde ans Kreuz genagelt vor 2000 Jahren. Oh Jesus, dein Sieg, an den glaube ich jetzt. Den nehme ich jetzt an. Und die Versuchung war weg. Und plötzlich habe ich gemerkt, Moment, Sieg über die Sünde ist ja leicht, nicht schwierig. Ist ja nicht anstrengend, ist ja eine Freiheit. Und was haben wir getan? Wir bringen immer wieder ein bisschen Gesetz mit hinein in das Leben im neuen Bundes. Freunde, es ist vollbracht. Der neue Bund ist genug. Er reicht, du brauchst nichts hinzuzumischen, du darfst nichts hineinmischen. Du musst das wirklich akzeptieren in deinem Herzen. Behandeln wir noch schnell diese Frage. War der alte Bund gut? Ja, nein, bisschen, vielleicht doch. War er gut für die Zeit? War der neue Bund die Idee, die Gott erst später gehabt hat, nachdem er gesehen hat, dass der alte Bund nicht funktioniert? Wenn der neue Bund immer schon die Idee gehabt hat, warum hat Gott einen alten Bund gemacht? Das sind so viele Fragen. Der alte Bund war absolut nicht gut und ich werde euch sagen, warum er nicht gut war. Das Gute, das am alten Bund war, dass er den Menschen seine Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit gezeigt hat und dass er auf Christus hingedeutet hat. Aber der Bund in sich selbst wäre nicht gut und war nicht gut. Und die Bibel sagt uns das ganz klar, dass der nicht gut war. Nicht gut genug. Hebräer 7, Vers 22. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und die Bibel sagt uns so klipp und klar in Hebräer Kapitel 8, Vers 6. Das ist, der Hebräerbrief schreibt zu viel über den Bund. Und das sagt uns der Schreiber und die Hebräer, was ich glaube, dass Paulus war, Hebräer 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auch Grund besserer Verheißungen gestiftet hat. Der alte Bund war nichts im Vergleich zu einem neuen Bund. Wäre der alte Bund gut genug gewesen, hätte Gott keinen neuen geschaffen, hätte Gott nicht den neuen Bund machen müssen. Aber die Bibel sagt, der neue Bund ist besser, der hat bessere Verheißungen. Vor allem der Schlüssel im neuen Bund ist folgendes, er ist gegründet auf eine Person und die Person bist nicht du. Der alte Bund war zwischen dir und zwischen Gott. Nicht zwischen dir, aber zwischen den Menschen und Gott, zwischen dem Volk Israel. Und das Problem war weder der Bund, noch war das Problem Gott. Das Problem war der Mensch. Und der neue Bund, der ist auf Christus gegründet. Wer ist der Bürger? Geh mal bitte wieder zurück zu dem anderen Vers, den wir hier gehabt haben. 7 Vers 22, danke. Hebräer 7, 22. Ich liebe diesen Vers. Insofern ist der Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden. Hier ist meine Frage. Wer verbürgt sich, dass der neue Bund funktioniert? Dieser Vers alleine ist eigentlich genug. Der Bürger des neuen Bundes ist nicht Reinhard, ist nicht Gerhard, ist nicht die Helena, Helga, H-E habe ich richtig gehabt, sind nicht meine Freunde aus Deutschland, ist nicht die Sonja. Der Bürger dieses neuen Bundes ist wer? Jesus. Was bedeutet das? Du kannst das tausendmal vermasseln, das ändert sich nicht an dem Bund. Warum? Er bürgt, dass der Bund standhaltet. Und wenn wir nur diese Wahrheit in unserem Herzen ergreifen können, dass Jesus verbürgt sich, dass der neue Bund immer funktioniert. Jesus verbürgt sich, dass der neue Bund niemals aufgelöst wird. Jesus verbürgt sich, dass der neue Bund tatsächlich für mich gilt. Er ist der Bürger. Und dann geschieht Folgendes. Plötzlich kommt unser Blick weg von uns. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Hinzu, er hat, er hat, er hat, er hat. Es ist vollbracht. Und Christus verbürgt sich, dass dieser Bund ein ewiger Bund ist, ein besserer Bund ist, ein herrlicher Bund ist, ein Bund, der niemals aufgelöst werden kann. Und wenn wir diese Wahrheit verstehen, dann nimmt es diese riesige Last aus unserem Herzen, dass ich muss mich jetzt anstrengen, damit dieser Bund standhalten kann. Plötzlich lasse ich mich fallen und ruhen und so, Christus, es ist vollbracht. Du hast dich verbürgt, dass dieser Bund immer funktionieren wird. Du bist treu, du kannst dich selbst nicht verleugnen. Die Vereinbarung ist ganz klar. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Personen, die klar festlegt, wie sie miteinander umgehen müssen. Wie hat Gott sich festgelegt, dass er im neuen Bund mit uns umgeht? Nur durch den Bürgen Jesus Christus. Die Vereinbarung heißt Christus und das vollbrachte Werk. Das ist die Vereinbarung des neuen Bundes. Und ganz schnell schließen wir ab und dann lasse ich euch in die Pause gehen. Schließen wir ab, die Bibel sagt hier in 8 Vers 6, in Hebräer 8 Vers 6, dass der neue Bund bessere Verheißungen hat. Und ich gehe ganz flott mit euch durch einige besseren Verheißungen zu. Und das mache ich jetzt ganz schnell, viele von euch schreiben mit, das sehe ich. Hebräer 10 Vers 4. Sünden im alten Bund, die wurden niemals weggenommen. Niemals. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Was geschah im alten Bund? Sünde war immer zugedeckt. Da war ein ständiges Bewusstsein von Sünde. Schau mal, wie viele Christen heute noch leben mit dem ständigen Bewusstsein der Sünde. Ich bin so schlecht. Ich habe es wieder vermasselt. Ich habe das wieder verhaut. Ich versuche mich zu ändern. Ich habe es wieder verbockt. Und wieder mache ich das. Ich bin wieder in die alten Gewohnheiten hineingefallen. Ich wieder. Wir haben ein ständiges Bewusstsein von unseren Versagen. Freunde, das ist der alte Bund. Was ist der Unterschied zwischen altem und neuem Bund? Was ist die bessere Verheißung? Hebräer 8, Vers 12. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädigen sein und ihre Sünden gedenke ich nicht mehr. Wenn du vor Gott kommst mit dieser ständigen Anklage, ich hab's vermasselt, ich hab's vermasselt, ich hab's vermasselt, und Gott zehnmal bittest dir, die gleichen Dinge zu vergeben, wird Gott sagen, ich habe ja gar keine Ahnung, wovon du redest. Ja, aber Gott, ich habe das doch gestern vermasselt. Wirklich? Wo wirklich? Aber Rainer, du kannst doch nicht verleugnen, die Sünde. Denn ich werde ihre Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich, was sagt Gott? Nie mehr gedenken. Nie mehr. Das ist der neue Bund. Im alten Bund kann die Sünde niemals weggetan werden, nur zugemacht werden. Zudeckt. Ständiges Sündenbewusstsein. Im neuen Bund? Gott denkt nicht mehr dran. Wer ist der Verkläger der Brüder? Der Teufel. Und leider oft auch die Mitbrüder. Martin Luther hat... Oh, lass mal den Martin Luther lieber. Aber wisst ihr, wenn wir vor Gott kommen mit diesem ständigen Sündenbewusstsein... Gott hat sich entschieden, nicht mehr daran zu denken an unsere Sünden. Das ist die Verheißung des besseren Bundes. Und das müssen wir im Herzen annehmen. Zweitens, ganz flott jetzt. Zweitens, die Verheißungen im alten Bund, die waren alle nur irdischer Natur. Nur irdischer Natur. Gesundheit, Schutz, Versorgung, die sind alle gut, aber da war mehr nicht dran. Im neuen Bund haben wir alle diese Dinge plus ewiges Heil, plus ewige Erlösung, plus Einheit mit Jesus Christus, plus den Heiligen Geist in uns leben. Da gibt es irdische und geistliche Dimensionen. Drittens, im alten Bund hatte der Mensch keinen direkten Zugang zu Gott. Er konnte nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Er brauchte einen Priester, er brauchte immer einen Vermittler. Im neuen Bund haben wir direkten Zugang zu Gott, Tag und Nacht, rund um die Uhr. Egal, wo du bist, wann du bist, was du machst, du hast ständigen Zugang. Viertens, im alten Bund wurde nur das Fleisch beschnitten. Im neuen Bund wurden unsere Herzen beschnitten. Schon was Gewaltiges. Gott hat unser Herz verändert im neuen Bund. Und dann gehen wir, sage ich lieber nicht. Und dann lassen wir es von der Religion und der Mischung des alten Bundes wieder so kaputt machen, unser Herz. Aber unser Herz wurde beschnitten durch den neuen Bund. Wenn die Bibelstelle haben wollt, Römer 2, Vers 28 bis 29. Fünftens, im alten Bund musste ständig geopfert werden. Hebräer 7, 26 bis 27. Hebräer 7, 26 und 27. Im alten Bund musste ständig geopfert werden. Im neuen Bund braucht man keine Opfer mehr. Nie mehr wieder braucht irgendjemand ein Opfer bringen für deine Sünden. Aber Rainer, das glauben wir eh, dass Jesus Christus das Opferlamm war, einmal geschlachtet. Das glauben wir eh. Wirklich? Wirklich? Und wenn wir Mist bauen, was versuchen wir? Mit wie vielen Opfern versuchen wir, das wieder gut zu machen und Gott doch wieder zu beruhigen, damit zwischen ihm und uns alles passt? Es braucht kein Opfer mehr für irgendwelche deiner Sünden. Ein für alle Mal wurde Christus geopfert. Es ist vollbracht. Sechstens, im alten Bund lebte Gott in einem Gebäude von Menschen gebaut. Im neuen Bund lebt er wo? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sehen ganz klar, schau Vers Hebräer 8, Vers 7 bitte, wenn du es mal raufgibst, Manuel. Hebräer 8, Vers 7. Denn wenn jener, der erste Bund, tadellos wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für den zweiten. Also war der erste Bund tadellos? War er gut? Nein. Die Bibel sagt ganz und klar, klipp und klar, der erste Bund, der war nicht tadellos. Der hat nicht hingehauen, der hat nicht funktioniert. Was war das Grundproblem im alten Bund? Es war weder das Gesetz noch die Gebote. Das Grundproblem war der Mensch. Und im neuen Bund hat sich dieses Problem völlig gelöst, weil jetzt ist der Bund nicht mehr zwischen Gott und irgendeinem fehlerhaften Menschen, sondern Gott und Jesus Christus haben einen Bund geschlossen und in Jesus Christus bin ich hineingesteckt worden. Und da ist die herrliche Wahrheit des neuen Bundes. Vers 13 bitte im selben Kapitel. Wenn Gott also von einem neuen Bund spricht, hat er für den ersten veraltet erklärt. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwunden sein. Das heißt, der alte Bund ist für veraltet erklärt, ausgedient, fertig, aus, der brauchst du dir keine Sorgen mehr darüber machen. Wenn der alte Bund ausgedient hat, dann musst du dir diese eine Sache tief ins Herz schreiben. Egal welchen Teil des alten Bundes du mit in dein Leben hineinnimmst, er hat nichts mehr zum Suchen. Egal, ob das 10% sind, egal, ob das die Gebote sind, egal, ob das oder jenes Gesetz ist. Der alte Bund hat ausgedient. Wir dienen jetzt in Neuheit des neuen Bundes durch Jesus Christus. Seine Gesetze sind in unsere Herzen geschrieben, in unsere Gedanken geschrieben. Wir leben durch den Geist und nicht von irgendwelchen Regeln, die uns versuchen, beizubringen, wie wir gute Christen sind. Und das muss raus aus unseren Herzen. Diese tiefe Verlangen nach Selbstgerechtigkeit, nach Werksgerechtigkeit, die Dinge wieder gut zu machen, die wir vermasselt haben. All das ist Teil des alten Bundes. Im neuen Bund, die Basis und das Zentrum, ist das vollbrachte Werk Jesus Christus. Es ist vollbracht.